So, jetzt hört er mal auf hier. Ich bin dran. Mann, sag mal, die brüllen ja hier rum, deine Kumpels. Sind da deine Kumpels aus dem Prenzlauer Berg oder was ist denn? Mach mal leiser. Ja, die brüllen trotzdem, dann brüllen die eben leise. Aber wir müssen Kiez hoch sagen, wenn irgendwie hier drüben brüllen. Ja, mach mal leiser. Sind deine Kumpels aus dem Kiez, wa? But now time runs genau. away. So. And I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me. And if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, dass ihr euch nichts einbildet. Dass ihr mal gleich wisst, wo ihr seid. Warum ist denn hier eine Leitung gesetzt? Hallo, ist da jemand? Mein lieber Freund. Mein liebes, hallo lieber, ja, aber richtig, hallo lieber Freund. Jetzt ist ja aber noch nicht mit Telefonieren. Ja, wieso denn das? Na, außerdem, weil du das praktisch noch nicht richtig kannst. Ich würde dich mal jetzt bitten, dir einen Stift und ein Papier zu holen und dich mal bequem hinzusetzen und zu konzentrieren. Ja, also. Weil jetzt kommt quasi eine Einweisung. Wie? Papier hätte ich jetzt schon, ja. Einen Stift hast du hoch? Einen Augenblick bitte, ja, hab ich. Ja? Ja. Und du kannst jetzt auch gleich mal den Hörer wieder auflegen, rufknallern, aufs Gerät. Na, wieso denn bitte jetzt? Naja, weil wir jetzt nicht, weil jetzt hier eine Schulung ist, da hört man zu. Und aber später wird dann angerufen. Ist besser, wenn ich die am Apparat habe, besser? Ja, nee, aber ich schule ja nicht. Sondern was machst du vom Beruf? Wer bist du eigentlich? Na, ich bin ja Jörg aus Reinickendorf. Jörg aus Reinickendorf. Hast du denn einen Beruf? Nee, wa? Oder? Nö. Ich schaukel hier schön in der sozialen Hängematte. Ja. Ja, ich hoffe darauf, einen Euro-Job. Finde ich eigentlich ganz gut, ist mehr als Taschengeld. Nee, darauf hoffe ich erstmal ja nicht. Sondern wie alt bist du? Ja, 17. Ach, voll die Taschengeld-Fraktion. Na, spitze. Ich bin noch, ja. Ja, na okay. Super, 1A. So, aber du musst dich jetzt mal aufs erfolgreiche Businessleben versuchen, ein bisschen vorzubereiten. Ja, ich muss. Ja, und genau darum nimmst du dir jetzt mal schön einen Stift und hörst ganz genau zu. Jetzt ist nämlich Einweisung. Oh, Mann, ich habe aber auch eine autoritäre Gehabe und eine Hardcore-Stimme, oder? Traut sich jetzt gerade ja keiner mehr anzurufen. Ein du bist praktisch, da muss man echt Reinickendorfer sein. Bist du nicht vielleicht Spandauer? Nee. Bist du Spandauer? Nee. Nee, Reinickendorfer. Meine Schule wird dort sein, ja. Ah ja, naja, vielleicht hören wir nachher nochmal den Ich bin Spandauer, ein echter Spandauer. Ja, vielleicht hören wir den vielleicht nachher nochmal. Ne? Ja, genau. Ansonsten, finde ich, musst du jetzt mal jetzt, aber da traut sich jetzt praktisch keiner anzurufen, weil ich dich jetzt hier so abwatsche. Finde ich aber eigentlich ganz gut. Ja, finde ich auch cool. Jener traut sich aber eigentlich doch, hallo, wer bist denn du? Warum traust du nicht? Sag mal, das ist eine Frechheit. Charlottenboja. Charlottenboja heißt bei mir zu Hause, dass man die Nase schnaubt ohne Taschentuch. Nee, das ist gar nicht wahr. Das natürlich, das ist ein Charlottenboja. Das heißt, so ist es da. Machen wir nur Ausnahmen. Außerdem, hast du was dagegen? Das ist doch fein. Nee, aber dann kann ich dich jetzt nennen. Ja, gern. Genau, der Charlottenboja. So, aber naja, ich will mich jetzt aber nicht unterhalten. Ich kann mich jetzt auch nicht unterhalten mit euch. Weil wir jetzt nämlich, außerdem, oh Kinder, ich habe ja eine Spitzenüberraschung. Oh, da macht mal eure Tape-Decks. Heute ist der Chor da. Podcasting, ne? Heute ist der Chor da. Ja, großartig. Oh, die sehen so spitze aus, ein derartiger Spitzenchor. Die Popstar von morgen. Boah, aber genau, sag ich dir. Puh. Alles Weiber? Nee, auch richtig ein paar richtige Kerle dabei. Na. Wo die hinten hauen, da wächst kein Gras mehr. Wenigstens mehr Weiber als Kerle. Mein lieber Scholli, weiß ich nicht. Bei so einem Chor, nee, ist schon relativ 50-50. Sollte man gar nicht denken, wo man denkt, Chor ist eine Mädchenangelegenheit, war. Nee, richtig Hardrocker dabei. Ich glaube, er hat so ein Hardrock-Café-T-Shirt an. Oh, das wären ja... Hardrock-Coffee-to-go. Es wird ein Kontrast an Stimmen heute bei dir geben. Das wird natürlich. Das wird 1A. Singst du mit? So, nee, ich sing doch nicht mit. Dann könnte es ja sogar schön werden. So, was habe ich denn gesungen? Du hast ausgelachen gelacht. Frech, nein, stimmt nicht, ich habe nicht gelacht, ich habe gesungen. Ja, jetzt geht dieses... Ah, bist du unsensibel? Echt, ist das schrecklich. Ich bin einfach unsensibel. Dafür mache ich hier Kunst und du erkennst es nicht mal. nicht Pascal, France geil. Poupée de Cire, Poupée de Sang, das war nämlich französisch. Das ist so schön, das Lied. Ich muss mich jetzt erstmal verabschieden von euch beiden. Und ihr hört mal jetzt schön genau zu mit Stift und Papier in der Hand, dass ihr mal später Karriere macht und nicht wie der Onkel hier seine Brötchen mit Radioknechterei fristen muss. Tschüssikowski. So, hallo, wer bist denn du? Warum rufst du hier an? Jetzt soll praktisch nur keiner anrufen, sonst kommt jetzt die Sendung hier total Konzept. Das ist ja auch eine Frechheit. Na, das ist ja eine Frechheit. Na, da kriege ich mich ja überhaupt nicht ein. Da ruft er an, um dann aufzulegen. Na, das ist doch... Wer bist du denn jetzt hier? Sag mal, jetzt soll er mal hier die Seitenleitung clean sein. Wie sieht's aus, Baby? Na, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Schrecklich sieht's aus. Weil ich versuche jetzt gerade zu organisieren, dass bitte mal keiner anruft. Und dann kommt aber der feine Herr Eiermann an und denkt, er kann hier anrufen. Natürlich, denke ich. Ja, genau. Und jetzt hier, totaler Trotz. Mann, Kinder, so kriegen wir, so kommt Deutschland nie wieder auf den grünen Zweig, wenn jeder nur seine Scheiße macht, wie er will. Und wenn ihm der Innenmoderator nicht gefällt, bitte, dann schaltet er um. Okay, dann höre ich eben morgen Angela Merkel oder so. So funktioniert das nicht. Man muss sich mal ein bisschen konzentrieren. Und mal ein bisschen hinhören, was jetzt politischerseits, was ich in dem Fall ich vertrete quasi. Und ich bin jetzt quasi euer aller Gerhard Schröder und Wolfgang Thierse. Und Horst Köhler praktisch. So eine Autorität bin ich. Und ich sage, Mann, jetzt ruft doch mal bitte nicht an, sonst kommen wir ja nie auf den grünen Zweig. Und schwupp, was ist? Der hat eben angerufen, du rufst auch an, oder? Machst dir ja keine Sorgen darum, wa? Was jetzt hier der Kollege im Radio meint. Hä? Und ihr, du da? Ja, na, mein lieber Freund. Und du? Na, schön. Anruf und dann auflegen. Hallo? Jetzt wird mal hier bitte nicht telefoniert. Hallo, jetzt ist mal hier Schluss. Jetzt wollen wir versuchen, die Leitung sauber. Die Leitung müssen nämlich geputzt werden. Die Leitung müssen gewartet werden. Hallo? Ist jetzt mal quasi, hallo? Hallo? Ja, na, du sollst doch nicht anrufen. Warum nicht? Ach, mein Trotzköpfchen. Das Trotzköpfchen ruft an, trotzdem der Onkel im Radio gesagt hat, jetzt mal bitte nicht anrufen. Na, Spitze. So kommen wir hier nie auf den grünen Zweig. Genau, weg ist er. Hallo, und du? Naja, so geht es aber nicht. Hallo? Ah, und hier? So, jetzt ist Schluss. Ah, super. Dann können wir jetzt nochmal richtig konsequent mit der Sendung anfangen. Ihr setzt euch alle hin, nehmt euch ein Zettelchen zur Hand und versucht mal hier karrieremäßig ein bisschen aus dem Knick zu kommen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Also das finde ich nur wirklich blöd. Sie sitzen hier als Vertretung von Herrn Dr. Benz, aber Verzeihung, wenn ich das so direkt sage. Bei jeder Entscheidung, die ansteht, sagen Sie, da müssen Sie erst mit Herrn Dr. Benz Rücksprache halten. Vor allem sitzen wir jetzt schon 3 Stunden hier und nichts geht vorwärts. Ich habe auch noch was anderes zu tun. Ja. Ah, Kinder, ich habe mich hier verwählt. Ist das ein Ärger. Mensch, Meier, jetzt müssen wir das nochmal von vorne anfangen. Yes, that is the sound created by... Weil ihr mich so durcheinander gebracht habt hier mit eurer Anruferei. Ich sag dann schon, wenn angerufen werden soll. Postkutsche. Ah. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kennen Sie das? Mein Chef hat gerade zu mir gesagt, Herr Bauer, ich muss noch eben ein paar Anrufe erledigen. Mit dem Herrn Oster kommen Sie doch so lange alleine klar. Bieten Sie meinen Kaffee an und halten Sie ein bisschen Smalltalk. Und ich bin dann gleich bei Ihnen. Da wissen Sie, wie furchtbar das für mich ist? Feuchte Hände, der Kloß im Hals. Und was soll ich um Himmels Willen mit dem Mann reden? Ich kenne den doch gar nicht. Übers Wetter? Nee, ist doch albern. Und vielleicht will er darüber gar nicht sprechen. Über die Anreise? Nachher ist was schiefgegangen und wir sind schuld. Oh Gott, das wird er sein. Guten Tag, ich bin Thomas Oster. Oster wie Osterhase. Naja, Sie nehmen es ja mit Humor. Bauer, mein Name ist dagegen völlig langweilig. Und schon sind Sie mitten in einen Smalltalk über Namen und Eselsbrücken verwickelt. Solchen und ähnlichen Situationen begegnen wir tagtäglich, im beruflichen wie im privaten Bereich. Diese unverbindlichen Alltagsplaudereien dienen während der Kontaktphase als Icebreaker. Ob auf der Party, bei der Sie niemanden kennen, oder beim Geschäftsessen mit steifen, aber wichtigen Kunden, die Kunst, Smalltalk perfekt zu beherrschen, ist entscheidend für einen erfolgreichen Umgang mit anderen. Smalltalk schafft Verbindung und eine positive Atmosphäre. Ein Trost. Die wenigsten Menschen sind Naturtalente in Sachen Kommunikation. Diese Kassette vermittelt Ihnen Tipps und Kniffe, die Ihnen helfen, in Zukunft locker auf andere Menschen zuzugehen und mit ihnen zu plaudern. Zuallererst versuchen Sie, sich selbst einzuschätzen. Ehrlich natürlich. Sind Sie eher jemand, der gut mit seinen Mitmenschen zurechtkommt und dem es keine Schwierigkeiten bereitet, Gespräche zu führen? Dann können Sie jetzt erfahren, wie Sie Ihre Smalltalk-Fähigkeiten perfektionieren können. Oder sind Ihnen ungewohnte Situationen sehr unangenehm? Bleiben Sie am liebsten im Hintergrund. Meiden Sie die bewusste Kontaktaufnahme. Sie können den Smalltalk in kleinen Schritten und mit Menschen trainieren, die Ihnen schon vertraut sind. Pavarotti, Pavarotti, Pavarotti, Pavarotti, Pavarotti, Pavarotti, Pavarotti, Pavarotti. Eu tenho dois amigos, um fanho e um pavarotti. No baile funk e a voz dos garotos, com certeza dá um sacode. Eu tenho dois amigos, um fanho e um pavarotti. No baile funk e a voz dos garotos, com certeza dá um sacode. Keine Angst, diese Kassette wird Ihnen helfen, die richtigen Worte zu finden. Oder fühlen Sie sich unsicher und ziehen sich gerne in Ihr Schneckenhaus zurück? Sie können lernen, Ihre Scheu zu überwinden, indem Sie bewusst die Nähe von Menschen suchen und dabei Ihre kommunikativen Fertigkeiten trainieren. Smalltalk ist gar nicht so schwer, wenn Sie ein paar Standards in petto haben. Pampanjulha, camão no chão, ele começa a dançar. Dance shot, faz o fã delirar. Pavarotti, meu amigo, você fez as mulheres dançar. Agora eu quero ver fazer os boladão pular. Betrachten wir die Regeln, denen ein gelungenes Gespräch folgt, einmal genauer und versuchen dabei, die Gesetze des Smalltalk zu entschlüsseln. Das wirft erstmal eine Reihe von Fragen auf. Woran liegt es, wenn Smalltalk gelingt? Beziehungsweise, woran liegt es, wenn ein Gespräch nicht in Gang kommt? Montagmorgen, 8.30 Uhr. Nicht ganz meine Zeit. Ich sitze hier im Schulungsraum, in dem gleich das Rhetorikseminar stattfindet. Hey, Mutin, du no fala nada! Au, au! Falou na cabeça! Au, au, au, au! Desce pra cintura, deu uma rodadinha, aí tem minha bundinha, fazendo as mulheres perder a linha! Und mit mir vier weitere Teilnehmer. Alle suchen sich Plätze. Dazwischen bleiben große Löcher. Man nimmt vorsichtigen Blickkontakt auf. Auch der Trainer ist schon da, aber komplett in seine Unterlagen vertieft. Ich würde jetzt gerne witzig, spritzig, charmant ein Gespräch beginnen. Oh, wow. Heißt es so schön? You have no second chance for a first impression. Doch die peinliche Pause seit dem Blickkontakt mit meinem Gegenüber dauert nun schon eine Sekunde zu lang. Was soll ich nur sagen? Wie soll ich anfangen? Ein kleiner Geistesblitz nur. Ich warte, aber mein Kopf ist leer und meine Zunge schwer. Altbekanntes Gefühl. The girls know what to do. The girls know what to glue. The girls do what their mommies say. The girls do what their daddies say. The girls do what I do. And I am one big girl. Also warte ich erst mal ab. Es könnte ja auch einer von den anderen das Wort ergreifen. Oder vielleicht schaue ich doch einfach in die Schulungsunterlagen. Zu Beginn von... Zu Beginn von Verhandlungen, Meetings oder Konferenzen findet eine Aufwärmphase statt. Die Beteiligten müssen miteinander warm werden. Ohne eine solche Annäherung ist ein Team oder eine Gruppe im Allgemeinen nicht arbeitsfähig. I'm Morgis Greenberg and this is my song about them. And hey. Itchy, itchy, hey, hey. Itchy, itchy, hey. Itchy, itchy, hey, hey. Itchy, itchy, hey, hey. Cock-a-doo-doo, cock-a-doo-doo, cock-a-doo-doo, cock-a-doo-doo. Itchy, itchy, hey, hey. Itchy, itchy, hey, hey. Itchy, itchy, hey, hey. Itchy, itchy, hey, hey. Swimmy, swimmy, swimmy. Swimmy, swimmy, swimmy. Barky, barky, bark, bark. Barky, barky, bark, bark. Barky, barky, bark, bark. Barky, barky, bark, bark. Barky, barky, bark, bark. Meow, meow. In den Salons des 19. Jahrhunderts wurde die Kunst des kleinen Gesprächs gehegt und gepflegt, ja sogar zelebriert. Heute leben wir in einer schnelllebigen Zeit, in der Smalltalk bisweilen das Image von seichtem Blabla anhaftet. Doch warum immer gleich auf den Punkt kommen? Alles Redundante weglassen. Zielstrebiges und zielorientiertes Vorgehen sind in der Tat Vorgehensweisen, die im Berufsleben gefordert sind. Doch die Praxis zeigt, wenn Sie sich bei einem Zusammentreffen keine Zeit nehmen, um mit Geschäftspartnern zu plaudern und so eine gemeinsame Ebene herzustellen, ist ein schnelles, effektives Arbeiten gar nicht möglich. Man nehme Rezepte, funktionieren natürlich nicht. Die Gesprächsführung darf nicht standardisiert sein. Aber Sie können Ihr Smalltalk-Potenzial trainieren. Darüber muss man schweigen. Bevor darüber muss man schweigen. So, Emma Luminen hat es alles noch auf den Punkt gebracht. Das war jetzt hier extra für euch, quasi für total umsonst, nur wer Karrierehilfe, wie man nämlich Smalltalks führt. Darum geht's ja letztendlich in dieser Sendung hier. Das war jetzt gewissermaßen der Versuch, euch gewissermaßen auf den Stand zu bringen, dass man sagen kann, da stehen sich gleichberechtigte Partner gegenüber, auf gleicher Augenhöhe wird da argumentiert. Und zwar letztendlich dann nach dem Fritz-Info unter dieser Warte, Telefonnummer. Aber ich jetzt rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau, unter der Nummer telefonieren wir nachher. Jetzt kommt gleich erstmal Fritz-Info. Danach kommt dann, ich nehme an, ihr seid irre gespannt, der legendäre, sich selbst organisiert habende, das interessiert mich auch, das werde ich dann alles abfragen, organisiert habende Chor. Dass man allein mit der Stimme eine Menge machen kann, dafür steht hier der Kollege Dokaka, ein Japaner, der, glaube ich, auf der letzten CD von Björk durchaus auch mitgearbeitet hat. Dafür steht er. Der hat wunderbare von dem ist irgendwie so 2 Stunden Musik, in denen er einerseits selber Sachen macht, andererseits Songs covert und da jedes Instrument mit Stimme nachmacht. Irgendwie von den Snares, große Trommel, Bass, Gitarre, alles Mögliche, was in den entsprechenden Songs auftaucht. Und wir hören uns hier zur Einstimmung quasi auf den Sprechfunkchor. Jetzt nochmal eine wunderbare Coverversion von Metallica's Creeping Death an Dokaka. Covered Metallica's Creeping Death. So what did you try?

Tap, tap, tap. Ja, das war schon mal dreiviertel. In der Badewanne? Nee, oder in der das habe ich. Ja, Dusche. Wenn du den Kopfhörer aufhast. Badewanne auch öfter mal. Bitte. Ja, Kopfhörer auf. Nee, sag doch mal. Doch, ach, ja, sicher. Nein, was singst du da so? Ich singe überhaupt nichts mehr. Überhaupt nicht? Nein, ist vorbei. Nein, ich frag, oder was hast du denn so? Was war denn so das Letzte, wo sich dann bei dir ausgesungen hat? Das Letzte, was ich mal gesungen habe. Ach du dickes Ei. Ich habe keine Ahnung mehr. Es ist zu lange her. Ich frage ja nicht ohne Absicht. Ja, warum denn nicht? Ach so, du willst jetzt solche. Weil doch nachher dann der Chor kommt. Ja. Und ich fände es einfach ganz schön, wenn dann auch seriösere Gestalten dabei sind. Ja, das hoffe ich doch dass auch. Dass jemand irgendwie auch so väterlich die Hand, die Stimme drüber halten kann. Quasi. Wo drüber denn jetzt? Naja, über den Chor. Über welchen Chor denn jetzt? Ach, die haben zwar eine quasi Aufsichtsperson dabei. Ja. Sind aber alle mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Was denn jetzt? Und du willst mir jetzt irgendwelche pädagogischen Maßnahmen? Mitsingst. Ich kann nicht mitsingen, ich muss hier arbeiten. Ich muss hier Hochzeitssendungen gucken. Du könntest doch schön ein bisschen. Was? Du könntest doch. Was denn? Niemand mag mich, drum steh ich hier allein. Ey, lass mich in Ruhe. Ey, geh rein. Was denn? Ey, das ist unser Lied. Oh ja, das kann ja gut sein. Das ist unser Lied. Ja, niemand mag mich. Euer Lied. Oder? Ich weiß wohl. Die Mauer hat uns getrennt. Die Mauer. Nee, ich bin auch total, ja. Das ist doch ein Lied für dich. Ja, das ist, nein, das ist, ja, das Wieso ist ein Lied für mich. Doch, ist ein Lied für mich, natürlich. Natürlich ist es quasi ein Lied ja, für dich. Ja, sicher. Jetzt tu doch nicht so, jetzt nein, ich argumentiere in die Richtung, in die du willst, natürlich. Was soll ich jetzt sagen? Ja, jetzt mach ja nicht diese blöde defensive Strategie. Ist doch, was ist denn das für eine defensive Strategie? Immer ja zu sagen, alles einzuräumen. Ja, ist doch, ich habe das schon dreimal gespürt, du willst das Gespräch irgendwo hinlenken. Nein, das ist voll Business-Arschloch-Talk, den du hier machst. Ja, deshalb, lass uns doch aufhören damit, verdammt. Ich will's doch auch überhaupt nicht. Kein Business-Talk hier machen. Ja, machst du aber. Mach ich aber? Wieso, ja, aber wieso denn? Machst du den, wenn ja, weil du ich da reingezogen willst. Werde und dann einfach wieder mitmache. Ja, dabei habe ich hab überhaupt keine Zeit hier dafür heute dass wieder mal. Dass hier vom Tonfall irgendwie auch ein bisschen haarig wird, langsam hier unser Gespräch. Ja, und? Das knallert hier so hoch praktisch. Ja, wie kommt das denn? Dass die Leute denken müssen, ich hasse dich. Ja, dann haben sie wenigstens noch was zu denken zur Abwechslung. Oder dass sie denken, dass du hast mich. Ja, dann ja, und machen wenn wir du das denkst, eben du hast mal. Ihn, dann springt er aus dem Kasten. Ja, eben. Kann ich an der Stelle nur sagen. Was suchst du denn jetzt schon wieder die ganze Zeit? Ich suche dir mein Zeit? Material. Ja, sicher. Und ich muss sag hier irgendwie, mal, ja. Gibt's von dir auch so Lieder? Ja, sicher. Ich habe 98. Was gibst du von dir so Lieder? 98 CDs rausgebracht. Meine ich nicht, sondern im weiteren Sinne. Wie im weiteren Sinne? Nein, im weiteren Sinne. Von mir gibt's Lieder zum Beispiel. Zum Beispiel? Damit ich dich verstehe. Zum Beispiel, dann hör mal schon zu, zum Beispiel. Jetzt hör mal hin. Will ich mal wissen, ob man einen richtigen wichtiger Schlagersänger mal so ein Lied gemacht hat. Aber hat er für mich gemacht. Aber für dich auch. Dum, dum. Schon ein super Anfang, oder? Spannung, oder? Bum, bum, bum. Das kenne ich. Das ist ein Spitzenlob. Danach hast du immer eng getanzt. Nein. Natürlich. Ach, na klar, da hast du ein rotes Deckchen über deine Wohnzimmerlampe, ja, ja. Kinderzimmerlampe ja, geworfen. Ja. Und ran an die Olle. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, lass deiner Fantasie freien Lauf. Ich bin Jürgen. Oh Gott. Und nicht irgendeiner. Ja. Ja, Jürgen Markus, gibt's sicher auch ein Idol. Und was? Gibt's? Jürgen gibt's Markus, was Lieder denn? Von dir praktisch auch? Nein. Musik. Warum auch? Na, warum nicht? Na, weil ich Pech gehabt habe vielleicht. Oder Glück. Eins von beiden oder keins von beiden. Stimmt. Vielleicht gibt es auch noch bei was Viertes. Bei dem Song könnte man fast sagen, du hast eher Glück gehabt. Naja. Ach, Gerald, ja, du bist doch naja. Manchmal auch echt direkt. Wieso? Und unkollegial und brutal. Ja, Mann, ich sitze schade. Hier komplett verunsichert. Ja, das, und du aber voll, ey, die Blutgrätsche hier, ja, die Blutgrätsche. In der Sprache. Muss hier raus. Ja, okay. Ich bin da nebenbei, du weißt doch gar nicht, was hier alles ist. Ja, du bist gleich raus. Das ist doch fürchterlich. Alles? Hier ist überhaupt ja, hier ist alles. Hier ist, Wetter ist. Kart ist nicht da und bitte was? Kart ist Wetter nicht da, Kart ist nicht da. Mach mal Wetter. Der Data-Dings ist vorhin abgestürzt. Ja, das war der Uwe Wassermann gesagt. Ja, der ist gestürzt. Ja, Ende. Da ist ihm aber ja. die erste Hälfte seines Nachnamens auf die Stirn getreten. Ja, immerhin, wir warten. Hat so in die Augen. Jetzt immer noch auf den Aufprall. Wenn Fritz rund um Cottbus, dann 103,2. Fritz Info. So, dann will ich mal jetzt hier was zum Wetter sagen. Die Worte zum Wetter verlieren um 22:38. Die Nacht bleibt trocken und sternenklar bei Tiefstwerten zwischen 14 und 7 Grad. Morgen zum Mitschreiben wird es wieder schön, richtig, wird es wieder richtig schön sonnig, ab und zu. gibt es mal ein paar Wolken. Das Ganze bei Höchsttemperaturen zwischen, liebe Kinder, ich lese nicht so schnell, weil ich weiß, dass ihr nicht so schnell hören könnt, zwischen 23 und... Gerald Kötterheim ist jetzt kicki so gelangweilt. Ich hab dir gerade nochmal den Dreivierteltakt versucht. Ich hab hier sowieso den spitzen Teil bei den Nachrichten. Wetter ist das Geilste. Das Ganze bei Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad. Und jetzt die Meldungen mit Gerald Kötterheimrich. Der frühere Verteidigungsstaatssekretär Pfahls hat vor Gericht zugegeben, Schmiergeld angenommen zu haben. Er habe Anfang der 90er Jahre umgerechnet rund 2 Millionen Euro von dem Waffenlobbyisten Schreiber bekommen. Er muss sich vor dem Augsburger Landgericht unter anderem wegen Bestechlichkeit verantworten. Hintergrund waren Lieferungen von Rüstungsgütern an die USA und Saudi-Arabien. Der 62-Jährige war damals Mitglied der Regierung Kohl. Bei der Vertrauensabstimmung im Bundestag will sich der Fraktionsvorstand geschlossen enthalten. Das sagt der SPD-Chef Müntefering am Nachmittag in Berlin. So soll die angestrebte Neuwahl eingeleitet werden. Andere Abgeordneten kündigten dagegen an, dass sie dem Kanzler das Vertrauen aussprechen wollen. Eine mehrheitliche Stimmenthaltung auf Seiten der Grünen wird es offenbar nicht geben. Im Irak ist bei einem Bombenanschlag der schiitische Politiker Al-Fajjad getötet worden. Das teilte das Innenministerium mit. Außerdem sei sein Sohn getötet worden. Der Selbstmordanschlag hat die Feierlichkeiten zum Jahrestag der Machtübergabe in Bagdad überschattet. Vor einem Jahr hatte die US-amerikanische Besatzungsverwaltung in Bagdad offiziell die Macht an eine irakische Übergangsregierung übergeben. Die Eltern der im März verhungerten Jessica kommen wegen Mordes vor Gericht. Das teilte die Hamburger Staatsanwaltschaft mit. Sie sollen gemeinsam beschlossen haben, ihre Tochter sterben zu lassen. Das 7 Jahre alte Kind war an Erbrochenem erstickt. Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet auf Mord durch Unterlassung und Misshandlung von Schutzbefohlenen. Das ist ein Ditte hier. Ach so, genau, das war hing jetzt. Jetzt habe ich das wieder völlig verhohnepiefelt hier mit diesem ganzen. Ich habe noch ein paar Meldungen, die werde ich euch mal enthalten. Weil was wichtig ist und dringend zählt, ist der Verkehr. Stadtverkehr Berlin-Lichtenrade. Die Bahnhofstraße ist zwischen Wünsdorfer Straße und Steinstraße nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Ansonsten keine aktuelle Meldung. Gute Fahrt. So hört es sich an, wenn Gerald Kötterheimrich freie Hand hat hier im Studio. Das ging wieder schief, du. Gerald, singst du nachher noch eine Spur mit? Das ist doch immer ein Genrebruch, wa? Wir machen hier Quatsch, Quatsch, Quatsch, Quatsch und dann kommen die ernsthaftesten Nachrichten aus dem Irak und aus dem Pfalz-Verteidigungsministerium. Was ist das für ein Bruch? Genre. Ein Genrebruch? Ja. Ja, das ist ja, was in dieser überall abläuft. Das läuft überall ab. Alles aber wird wir gebrochen. Leben, leben in einer modernen, postmodernen Gesellschaft mit Patchwork. Ja, ja, das ist durchaus angesagt. Deshalb sollte sich da auch keiner drüber aufregen. Hast du eigentlich auch eine Patchwork-Erwerbsbiografie? Bist du umherschweifender Produzent? Ja, ich bin umherschweifender Produzent. Mal gewesen auch. Was macht man denn da? Ja, wir umherschweifen immer auf der Suche nach Arbeit und einen Eurojobs. Ja, ja, gerne, ich bin dabei. Gib mir die Mail-Adresse. Setz die Sonnenbrille ab, wenn du mit mir redest. Danke. Tschüss. Kommenden Montag freuen sich die Radiofritzen am Nachmittag über ein kleines, feines und natürlich exklusives Radiokonzert live in den Fritz-Studios. Mit 2 Raumwohnungen und Valentine. Zweiraumwohnung und Valentine. Das exklusive Fritz-Radio-Konzert live in den Fritz-Studios. Kommenden Montag ab 16 Uhr und im Radio. Fritz. Und so, um die Spannung jetzt nochmal ein bisschen richtig hoch zu knödeln, dachte ich mal 1A-Musik, eine wirklich bezaubernd selbstbewusst weibliche thailändische Coverversion von Lady Madonna von Sotsai Chaengkli. Sotsai Chaengkli. Und dann nochmal Vitalika hinterher und ihr hört sie im Hintergrund trampeln. Das ist echt ein Spitzenchor. Kinder, der Auftritt ist immer ganz leise. Mann. Naja, da draußen am Radiogerät wird schon Schreckliches geahnt, durchaus nicht zu Unrecht. created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, ich spreche jetzt mal ins Mikrofon. So, erstmal alle durchzählen hier. Ja. Der Chor ist da, ist das toll? Ja. So, jetzt mal echt mal von links, wie viel seid ihr denn eigentlich? 12 Leute, aber ihr wart ja schon mal 17, oder? Bei den Proben. Ja, ja. So, jetzt will ich mal wissen, wie oft habt ihr euch eigentlich getroffen, um zu üben? Viermal. Ja. Wer war alle viermal dabei? Mal melden. Ganz wer war dreimal dabei? Wer war... Ach, richtig ausgewogen. Und wer war zweimal dabei? Wer war einmal dabei? Und alle, die nicht dabei sind, sitzen draußen am Radiogerät und sind total neidisch. Ja, so, sag mal, erstaunlich ist ja, warum sind denn überhaupt Jungs hingegangen zum Chor? Weil Spaß macht. Und die anderen? Hier, Heavy Metal. Genau. Du mit oh, richtig, mit so Flying Eagle und Harley Davidson. Steht da Harley Davidson oder was steht ja, da? Ja, das ist richtig, ja. Ja? Ihr müsst ruhig, wenn du was sagen willst, ein bisschen näher ans Mikrofon. Wie heißt denn du? Lemmy. Echt? Aber ohne Rosine im Gesicht, oder? Nee, wie? Ich werde von ja. Ihm Lemmy genannt. Ja. Ah, ja. Richtig. Ah, ja. Spitze Headbanged. Ja. Schon durchaus so Metallica-mäßig ja, drauf. Ja, klar. Also ja? Die alten Lieder, alle so. Alten Bands. Findest du spitze? Ja, genau. Wer findet denn jetzt Heavy Metal und so ein Zeug scheiße? Ehrlich sein. Genau, richtig. Ein Mädchen und die anderen? Sag mal, ihr seid echt total Headbanger-Sinnen, Spitze, Metal und so. Ja. 1A. So, wer ist der Älteste von euch? Ja. Ah, der quasi Erziehungsberechtigte. Komm mal her, alter Mann. Ich kann nicht mehr aufstehen. Komm mal hier ans Mikrofon. Ja, lass dich mal in deinen Rollstuhl da ranfahren. Nette junge Menschen. Wie alt bist du? Über 30. Jetzt sei mal ehrlich. Echt? Ich bin original 68er. 68? 37. Dann bist du 37. 36. Und warum hast du dich jetzt praktisch hier an so junge Menschen rangewanzt? Ich kann ja nichts dafür. Dass ich mich da rangewanzt habe. Ja, der warum? Der grundsätzliche Ansatz war, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich in einem anderen Chor singe und der hat nur ganz, ganz wenig Mitglieder und da dachte ich doch mal... Gehst ach, da wolltest du mal in einem Chor sein, wo richtig viele sind. Ja, wollte ein paar Leute aktivieren hier. Wie viel sind da normal in deinem Chor? Ist deine Olle und die Tochter muss auch irgendwie... Tausend? Ja, so ungefähr. Echt? Mit wechselnde Besetzungen. Was singt ihr da so? So ziemlich alles, ähnlich wie im Kutti-Chor. Was will man mit 3-4 Leuten singen? Sag mal, was singen wir? Mach mal ein Beispiel. Begonnen haben wir mit Barbershop. So, also Komödien. Was ist Barbershop? Ach so, was gut, weiter. Ich hab das Fräulein in Baden sehen, das war genau. Schön. Und das auf 4 Stimmen. Echt? Ich mach mal mit 3 Leuten, das ist alles. Schön. Hast du denn jetzt hier ein bisschen ordnend eingegriffen in die Chorarbeit nein, hier? Überhaupt. Na, warum denn nicht? Ich hab doch immer. Na, warum denn? Warum muss man denn ordnend eingreifen? Das ist doch schrecklich. Nee, finde ich gar nicht. Ja, das finde ich schrecklich. Das finde ich so toll, dass ihr euch total selber geordnet habt. Und immer an der Weltzeituhr getroffen. Yeah. Genau. Habt ihr denn auch an der Weltzeituhr gesungen? Ja, oder im Roten Rathaus. Zweimal. Ja, im Roten Rathaus, das habe ich mitgekriegt. Bei Plus wurden da rausgeschmissen. Dude, das geißeln wir jetzt mal. Plus diese Großhandelsketten, die Ausbeuter, schmeißen junge, singende Menschen raus. Schrecklich. Aber nie wieder hingehen. Geht aber wie lange haben die gebraucht, um die euch rauszuschmeißen? Fünf Minuten. Keine fünf Minuten, um zu merken, dass euer Gesang irre Umsatzeinbrüche verursacht. Die wollten da an der Polizei rufen. Man muss jetzt, die waren ja so ein bisschen Verstehe hoch. Aber die Kleinkinder fanden es toll. Wenn es nicht so unhöflich und extrem uncool wäre, dann würde ich jetzt auch gerne die Polizei rufen und mal hier ins Studio räumen lassen. Wir haben 10 Cent eingesammelt. So. Genau, 10 Cent. 10 Cent habt ihr euch ersungen. Ach, super. 12? Ja. Und dann, ihr habt aber auch richtig an der Weltzeituhr gesungen. Ja. Aber da stehen doch dann immer irre japanische und koreanische Touristen rum. Kicken, wie spät es in Kamtschatka ist. Irgendjemand hat mit den Russen gesprochen. Wer war denn? Kann jeder Russisch hier von euch? Doch, der war ein Russen. So, wer ist denn jetzt der Jüngste von euch außerdem? Bianca. Echt? Wie alt bist du? Zarte 15. Oh. Musst du dich nicht schämen. Das Schreckliche ist ja 16, wisst ihr ja. Das hast du ja noch vor dir. Wer von euch ist denn 16? Oh, echt? Breite Masse, ja. Ist echt. Irgendwie ist, aber 16 ist, puh, mein lieber Scholli. Wie sieht der Chor aus hier? So, jetzt müssen wir mal, ich hab was ganz Schreckliches, also jetzt erstmal, was ganz Schreckliches. Ich hab nämlich natürlich Sandra, hab ich vergessen. Oh, also das Original. Aber dafür habe ich euch ja. Könnt ihr das? Niemand mag mich, drum stehe ich hier allein. Könnt ihr offensichtlich. Klar. Ach Kinder, ihr könnt ja im Chor antworten. Naja, immer. Ja? Vielleicht könnt ihr auch mal im Chor sagen, hier im Studio ist es unheimlich dufte. Hier im Studio ist es unheimlich dufte. Und warm. Spitze. Wir sollten mal, glaube ich, eine Sendung machen, wo ich euch immer das, was ich sage, ins Ohr flüstere und ihr sagt dann immer Chor. Hallo, wie heißt denn du? Wenn ein Anrufer. Jetzt unterhalten wir uns mal chormäßig mit ihm, oder? Ja. Jetzt müsste man den Jans Mut ja anrufen. Meine Mama Sprechchor. Ich meine, die Sendung heißt hier Sprechfunk, dann kann man aber sprechchormäßig. So, wer traut sich? Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, so, gleich muss, kommt Hilfe. Ja, 0331 für Potsdam, 7097110. Wer von euch einen Kopfhörer hat, kann sich ihn nehmen, der hört den Anrufer. Aber ihr müsst den ja nicht hören, ihr müsst ja bloß antworten, was ich euch sage. So, jetzt, die Leitungen sind voll, alle wollen mit euch reden. Toll, oder? Oh Gott, hallo, wer bist denn du? Psst, jetzt müssen wir. Mal der Charlottenburger. Oh. Raus ist er, oder? Weg. Pff, Charlottenburg gleich raus. Oh, war ja das ungerecht, wa? Jetzt, psst, nein, hallo, wer bist denn du? Georg aus Reinickendorf. Oh Mann, nein, auch nicht, der war auch schon. Hallo, wer bist denn du? Mann, krieg meine, hallo? Der Georg. Schon wieder? Nee, Pech gehabt, hallo? Ja, der Ronny aus Prenzlberg. Ronny, so, du möchtest dich mal mit dem Chor unterhalten. Ja, warum nicht? So, ach so, nee, Mensch, unterhalte ich mich damit mit dir, ist ja falsch. Ich mach mal mein Mikro zu und du musst immer antworten, was die dich fragen, ja? Hä? Ja, ja, so. Hallo, wer bist du? 3, 4. Hallo, wer bist du? Ja, der Ronny, Mann. Der Ronny. Von wo suchst du an? Prenzlberg. Dufte! Hast du an uns eine Frage? Wie spät? 22:50. Sag mal, bist du blöd? Relativ. Warum musstest du da überlegen? Schon wieder? Keine Ahnung, aufgrund meiner exorbitanten Blödheit. Ronny, was für ein Gespräch soll das denn werden? Ja, keine Ahnung. Ein Gruppengespräch. Gruppentherapie. Ronny, jetzt hör mal zu. Reih dich ein in die Arbeiterfront. Ich bin Arbeiter. Tschüss. So. Arbeitslos. Das war jetzt. Ach so, echt? Jetzt habe ich den gleich rausgeschmissen. Ah! Oh. Habt aber einen schönen proletarischen Arbeiterchor zum Schluss noch hingekriegt. Mensch. Ach, wollen wir mal vielleicht. Ach, und nochmal ein Gedicht auf, chorisch aufsagen? Ja? Ach toll. Jeb ich vor. So. Ja, das ist klar. So. Aber nochmal richtig. Ich finde nochmal Höllerlin mit Höllerlin quasi auf chorisch. Ich gebe vor. Mit gelben Birnen hänget. Und voll mit wilden Rosen. Und voll mit wilden Rosen. Das Land in den See. Das Land in den See. Ihr holden Schwäne. Ihr holden Schwäne. Und echte Poeten hier. Und trunken von Küssen. Und trunken von Küssen. Tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Was? Tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir. Weh mir. Wo nehm ich, wenn es Winter ist. Wo nehm ich, wenn es Winter ist. Die Blumen. Die Blumen. Und wo den Sonnenschein. Und wo den Sonnenschein. Und Schatten der Erde. Und Schatten der Erde. Die Mauern stehen. Die Mauern stehen. Sprachlos und kalt. Sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen. Im Winde klirren die Fahnen. Kuttner, was soll denn die Scheiße? Kuttner, was soll denn die Scheiße? Ja, super, Ende nochmal gefunden. Schön. Ach, der Höllerlin-Chor, nicht schlecht. Der Chor ist hier. So. Nicht so schwer mit so. Welche Songs habt ihr denn jetzt also so richtig sicher trainiert? Bummi. Bummi. Alle die Kinder haben holst du aus dem Betten? Das müssen die Muttis. Mamas, weg die Kinder. Genau, die Mamas da draußen machen. Bummi habt ihr richtig sicher. Was habt ihr noch? Ja, Lonely Skinhead Song, echt? Ja, ja. Gut. Lonely Skinhead, den halt nicht. Welche noch? Das Spezial. Was ist ein Spezial? Das wird nicht verraten. Ah ja. Ofenlied? Ja. Ofenlied? Die Mauer noch. Und die Mauer. Du hast die liegt mir auch sehr am Herzen. Farbfilm aber auch. Nina. Sollten wir die vielleicht noch Nina Hagen. Farbfilm. Nee, und weiter? Noch was? Außer dem Farbfilm? Wir haben 6 Lieder am Ende. Mama, ich komme sehr spät da raus. Ach so. Sag mal, kennt ihr den hier eigentlich noch? Den Song? Na, wo ist er? Warum läuft er? Hier. Ja. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est rare et dans mes chansons, je suis poupée de son. Was? Ist ein bisschen schwierig, weil nicht alle Mikrofone haben. Weil nicht alle Französisch kann. Kopfhörer, weil keiner... Naja, das soll jetzt nicht ein Problem sein. Also, Französisch muss es ja irgendwie nicht sein. Dann pfeift der Rest. Das ist aber, trotzdem ist es ja irgendwie jetzt für alle anderen schwierig. Man hört nicht, oder? Das war eine schöne Party. Darlin und die Bambo. Darlin, ja, über uns beiden hin. So, naja, wie ihr sagt, ja, genau, damit fing ja die ganze Singerei an, weil mich ereilt hat, weil ich gute Laune gekriegt habe, mitgesungen habe. Eigentlich fing es so mit Nirvana an, oder? Mit dem Pfeifen von Nirvana. Genau. Und dann kam jemand auf die Idee, nee, wir singen doch mal. Und dann haben wir gesungen und dann hat es mit die Mauer angefangen. So war das. Ich war beim ersten auch dabei bei Nirvana. Und kennt ihr auch I fell into a burning ring of fire? Ja! Aber den könnt ihr jetzt natürlich nicht, oder? Nee. Nee, schade, ich auch nicht. Ich super, ich hab nicht mal mit. Ein bisschen. Um die Eier. Einen Ring um meine Eier. Naja, den kenne ich auch. Den kenne ich auch. Ja. Man ist ja jugendfrei, ist also, naja, nicht ganz jugendfrei. Ist das lauter, eine Uhr? Wieder lauter Kindsköppe hier im Radio. Ja. So, was machen wir denn jetzt? Was wollen wir denn? Bummi singt. Bummi. Ob ich vielleicht nochmal Bummi nochmal vor... Nein, Bummi können wir. Sonst können wir es ja gar nicht überbieten. Genau, nicht vorspielen. Meint er, ihr könntet nicht überbieten? Wir haben sind sowieso unser also niedriges Niveau, Mann. Ja, wir sind besser als auf jeden Fall. Ihr wisst offensichtlich nicht so genau, wovon ihr redet. Ab morgen bucht uns jeder Kinder, ja. Hier ruft das erste Lied und dann... Genau. Wir machen Gummi, wir X-Zählen an und dann... Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland her und sein Fell ist wuschelweich, alle Kinder rufen gleich. Gummi, Gummi, Gummi, Gummi, Gummi. Alle zusammen ein bisschen raus und orientieren wir uns mal hier auf den Chor. Sag mal, wie habt ihr das so stimmmäßig? Du bist ja im Chor, aber hat jemand von euch sonst noch ansatzweise ein bisschen Ahnung von Musik? Wir hatten mal welche da, die sind aber nicht mehr gekommen. Da waren mal welche da. Ja, das heißt, ihr habt beim Proben schon mal welche gesehen, die Ahnung von Musik haben. Ja. Und ihr habt unter Umständen ja schon mal neben eben gestanden, der Ahnung von Musik hat. Super Voraussetzung für den Chor hier. Und jetzt müsst ihr alle nochmal eure Namen sagen. Nochmal so richtig von links nach rechts durch. Ich kann mir das jetzt auf die Schnelle nicht merken, aber du bist. Ich bin Rollo. Ich bin Lemmy. Ah ja, Lemmy, genau. Ich bin Tobi. Mono. Tobi. Frederike. Christiane. Döni. Max. Döni? Ja. Jaga. Robert. Anja. Toll! Großartig, wir sind super. So vielseitig, oh ja. Ja. Von 15 bis 36, die Mitte ist aber eher 16. Und ihr habt ihr das mit so verschiedenen Stimmlagen oder singt ihr eben auch reihlich ein in die Arbeit, ein als von? Die Lonis Skeletor ist richtig super. Den habt ihr geteilt, gut. Ja. Aber Bummi? Wird jetzt durchgegrölt wie Russenpanzer in Prag auf dem Wenzelsplatz. Super Beispiel, Mann. Ja, super. Dankeschön. Ich bin nicht Puma. Jetzt hört auf, hier mit der Zeitung rumzuspielen. So. Und aber wenn jetzt, muss man noch mal vorher fragen, wenn ihr jetzt singt ihr quasi in eben Tempo in der Lautstärke durch? Ja. Oder fangt ihr ganz zärtlich an? Lass dich überraschen. Und endet hinten so massakermäßig irgendwie? Ja. Nein. Nein. Nein. Nein. Am Ende ja. bringen wir uns alle um. Und der russische Panzer. Ja, mal genau. Aber ihr seid ja. Großartig sind wir. Dadurch, großartig seid ihr, aber dadurch, dass ihr 16 seid. 17, ja. 36. Seid ihr so. Könnt ihr denn praktisch jetzt auch, trotzdem ihr natürlich dem Alter eigentlich entwachsen seid, könnt ihr denn trotzdem immer noch ein bisschen niedlich sein? Ja. So, und habt ihr denn bei dem Bummelied jetzt auch versucht, das mal ein bisschen niedlich zu machen? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Genau so. Teenager rumhängermäßig haben. Ja, Daddy. Was hat denn damit zu tun? Ach so, stimmt. Naja, könnt ihr mal versuchen, wenigstens die erste Strophe total niedlich zu machen? Ja. Oder so sexistisch, so ein bisschen so. So, und dann? Wie denn? Na, so Bett. Ja, mein Kleiner. Ja, mein Kleiner. Chat, liebe Haustür. Ja, aber nützt nichts jetzt mit den Wimpern da zu klimpern, sondern das muss man ja. Wir sind hier im Radioherzchen. Genau. Wir sind hier, also man muss es hören. Okay. Ich könnte euch ja noch mal eine Variante von Je t'aime anbieten. Ja, ist ungünstigerweise eine koreanische. So ist eine koreanische Variante von. Eine thailändische von Je t'aime. Da wird nicht gestöhnt und handelt auch nicht von Sex, sondern vom Umweltschutz. Ja. Und wird auch nur von einem Mann gesungen oder von zwei Männern. Also insofern, ja. So, ach, und jetzt singt ihr Bummi? Ja. Kinder, jetzt seid nicht so hektisch. Jetzt seid nicht so hektisch. Wir haben Zeit. Genau, wieder einen Fehler gemacht. So, naja, die Spannung steigt, oder? Bei euch aber offensichtlich. Die haben Telefon zittern bestimmt schon. Bei euch aber ganz offensichtlich auch. Ach. So, wie heißt ihr denn? Ja, ach so, ihr seid der Sprechfunkchor praktisch, war, kann man sagen, oder? Kutti-Chor. Ach, der Kut. Ja, ist doch niedlich. Ja, da bin ich hier voll. Ja, das ist echt total niedlich. Darüber freut mich wer. Dass ihr der Kutti-Chor seid. Das ist ganz sick, finde ich das. So, na denn, wer hat denn hier die Regie? Du, ja. Anja, ja? Daniel. Ah ja, die Domina. Naja, okay. So sieht's aus. Denn, so sieht's genau. So sieht's aus. So sieht das aus. Jetzt hör auf, Puma zu schlagen. Oder nicht, Robert? Robert. Ja. Genau, Robert. Hör auf, Robert zu schlagen. Jawohl. So, alle bereit da draußen? Herr Kuttner, sind Sie bereit für uns? Sollen wir einen Hörer fragen? Aber die pöbeln gleich rum. Nee, wir fragen lieber Kino. Ob die bereit sind? Hallo, Hörer, bist du bereit? Hallo? Oh, nee, der macht selber Krach. Hallo, Hörer, bist du bereit? Bummi, Bummi. Wir singen besser. Ja, so. Wobei man könnte ja fast denken, dass er mitsingen darf. Aber nee, naja, nein, oh, Bento. Der Mann hat immer mit Mann dabei. Oh, du siehst, das ist richtig ein böser Chor. Das ist quasi wie ein totaler Slayer-Heavy, richtig. Slayer-Heavy-Metal-Chor. So. Kinder, ich bin gespannt. Kinder? Ja. Alle bereit? Ja. 3, 4. Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland daher. Muss ich leider mal dazwischen gehen. Halt! Halt! Halt! Sag mal, könnt ihr nicht mal ein bisschen vorsichtig anfangen? Ihr kommt doch ja nicht mehr höher. Wie viele Strophen sind denn das da? Ein ganzes Blatt ist es. Das ist ein ganzes Blatt. Na, dann fangt doch mal ganz zärtlich, langsam. Naja, zum Schluss. Naja, aber ich meine, wie Panzer aus dem Busch, musst du dir vorstellen. Verstehst du? Eher so ranschleichen und dann zum Schluss könnte er hochgehen. Ach, ich glaube, da fehlte eben doch die Orden in der Hand. Weil der 36-Jährige in der Minderheit war. Olle Beppo, oder wie heißt du? Rollo. Wollo, Rollo? Rollo? Rollo. Rollo. Gut. Jetzt mal ganz vorsichtig. Richtig so. Kam ein kleines. Ja, wir machen Okay, wir versuchen es. Oder ich dirigiere einfach mal so und so. Ja? So ist ganz. So aus. Und so ist. Und so ist richtig so. Okay, super. Ich bin gespannt. Los jetzt. Du zählst ein. 3, 4. Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland daher. Und sein Fell war wuschelweich. Alle Kinder riefen gleich. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum. Alle Kinder nah und fern haben unseren Bummi gern. Bummi ladet alle ein, ihr sollt meine Freunde sein. Bummi, Bummi. Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum. Fußeblume hinterm Zaun, drüber hacken, Rüsschen schauen. Jedes Blümchen auf der Welt, auch zu Bummis Freundin zählt. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum. Fröschlein, Ente, Silberschwan, Watte, Schiffchen, Mietz und Hahn. Jedes Tierlein auf der Welt, auch zu Bummis Freundin zählt. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum. Wie lange geht denn noch? Mit dem Ball und Hübchen Hut spielt er und verträgt sich gut. Jedes Ding, das dir gefällt, auch zu Bummis Freundin zählt. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum. Oh, super! Weil ich hab ja hier irgendwo einen Beifall. Wo ist der Beifall? Und jetzt hört er mal selber Hörer, zu klatschen. Den muss ich mal selber wussten. Ja, wir brauchen mal einen Hörer, der hat beurteilt, ob es gut war, was ja sowieso gut war. Wenn er sagt, ist schlecht, gleich wieder raushauen. Kinder, seid ihr hier? Hallo? Geil. Geil, hat er gesagt. Oh, ich hab ja Beifall eigentlich. Mach ich nicht. Spiel damit mal muss aufgeräumt werden. Genau, damit muss aufgeräumt werden. So. Darf ich mal ganz kurz was sagen? Wir haben einen treuen Fan, Ute Donner. Die war jetzt schon öfters dabei und hallo Ute. Wir grüßen dich mal hier von den Außenfritz-Studios, war. Quasi die. Sie hat sich nicht getraut herzukommen. Die hat Angst vor dir. Oh. Mindestens genauso alt wie Rollo. Die ist aber eine ganz nette Frau. Die hat uns einen treuen Fan. Fotografiert, die hat dir auch die Fotos geschickt. Immer. Stimmt, ja. Sie ist ein wirklich treuer Fan. Sie findet uns total toll, was wir auch verstehen können. Also Applaus, Ute. Applaus, Ute. Die Mutti vom Chor. Dann spielen wir für die jetzt mal eine, sagen wir mal, enterotisierte Fassung von Je T'aime, oder? Ja. Und zwar thailändisch. Wo ist sie denn hier? Ah, hier ist sie. Hier. ถึงเรื่อยมาผมพนาไพรชีวิตลูกสาว War jetzt der Beifall, der eigentlich euch zugestanden hätte. Kinder, ihr habt den Song doch verstanden. Missverstanden tendenziell. Schluss hier. Tendenziell eher missverstanden. Ihr habt so verschwitzt reingeschaut. Der ist aber total, der handelt vom Umweltschutz. Oh ja. Ja. Habt ihr missverstanden? Oh ja. So, und jetzt? Ach, jetzt haben wir jetzt. Was war das? Koreanisch? Können wir nicht. Thailändisch. Thailändisch kann man so. Nicht. Mensch. Ja? Ah, Kinder, in einer Viertelstunde ist ja schon wieder Nachrichten. Wir müssen jetzt mal hier straight voransingen. Der muss ja Nachrichten jetzt reinkommen. Jetzt der's. Und dann sprechen wir die Nachrichten im Chor, oder? Genau. Das ist doch die Idee. Der frühere Verteidigungsminister. Der frühere Verteidigungsminister. Oh nee, falsch. Normal. Oh nee, falsch. Genau. Oh nee, falsch. Oh nee, oh nee, falsch. Der frühere Verteidigungsstaatssekretär Pfalz. Der frühere Verteidigungsstaatssekretär Pfalz. Hat vor Gericht zugegeben. Gerald, hört ihr das an hier? Da sitzt der. Müssen wir es auch brüllen? Ja, holt den mal rein. Der Hallo. Hol mal rein. Müssen wir es auch, Puttner, müssen wir es auch brüllen? Nö, nicht mal ruhig. Wie man das als Nachrichtensprecher macht. Wir so, Gerald, komm mal kurz mal hierher. Du kannst gleich weiter Fernsehen schauen. Da, hat er, da sitzt er schon wieder beim Kinderkanal und kippt sich Bernd Brot an. So, Gerald, wir zeigen dir jetzt mal was. Du musst ja nichts sagen. Du sollst bloß mal drauf achten und zuhören. Und dir ein Beispiel daran nehmen. So, das machen wir jetzt. Oh, die sind halt vielseitig. Der frühere Verteidigungsstaatssekretär Pfalz. Hat vor Gericht zugegeben. Schmiergeld angenommen zu haben. Er habe Anfang der 90er Jahre. Umgerechnet rund 2 Millionen Euro. Von dem Waffenlobbyisten Schreiber bekommen. Na, Gerald, ist das nicht demütigend? So können sich Nachrichten anhören. Ja, das ist was hat das. Und nicht so langweilig runtergenöhnt. Das ist artikuliert, da ist Motivation, da ist Kraft drin. Ja, verstehst du, darum geht es. Das sind Nachrichten, die dann. Das sind Nachrichten, die junge Menschen draußen. Das sind Nachrichten. Ja, super. So, Gerald, du kannst jetzt wieder Fernsehen gucken gehen. Und dein Kreuzworträtsel lösen. So, jetzt kommt der Lonely Skinner Song. Ja, ist klar. Gib mal die Zeitung rüber hier. Ist echt. Da holt man sich hier Pubertierende ins Studio. Döni war es mal wieder. Und jetzt mal alle die Bravos raus. Auch nach vorne auf den Klassenlehrertisch. Ja, ja. Ich hab doch hier meinen Rock hart. So. Jetzt kommt der Lonely Skinhead Song. Damit ich sie lesen kann. Mein Freund, ich komme ja gleich rüber. Nach unserer Reihe kommt jetzt ein Lonely-Lied. Sag mal, ist bei euch, wird da in der Schule oder mit dem Schlüsselbund geschmissen, wenn man nicht aufpasst? In meiner Zeit war das noch üblich. Kreide! Bei mir wurde mit Schlüssel. Dadurch habe ich manchmal so Sprachstörungen oder Neige zum Lispeln, weil ich öfter vom Hausmeister Klassenschlüsselbund getroffen wurde praktisch. Oh, ja. Und ich habe aber auch einen Schlüsselbund hier. Kinder, nehmt euch daran kein Spiel. Also Kinder, jetzt konzentriert, oder? Jetzt kommt der Lonely Skinner Song? Nee, Ofenlied. Ofenlied, Ofenlied, echt? Vielleicht nochmal zur Erinnerung? Zur Erinnerung nochmal anspielen, oder? Ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Für euch, kennt ihr das? Habt ihr zu drauf? Ja. Seid da sicher? Gebt mir so an. Aber ich spiel's jetzt einfach nochmal kurz an, damit draußen der Zuhörer eine Chance hatte, halbwegs wieder zu erkennen, oder? Dass er merkt, ist echt eine geile Coverversion, was die da singen, aber wenn ich das Original nicht vorher gehört hätte, hätte ich nicht gewusst, worum es geht. Guten Morgen, lieber Ofen, wir frieren so sehr. Darum brenne, lieber Ofen, dann frieren wir nicht mehr. Ich hab keine Kohle, bin selber ganz kalt. So, da bin ich ja jetzt so spannend. Gleich. Singt ihr das eigentlich mit Dialekt? Sollen wir? Versuchen. Wenn nicht sollen wir. Könnt ihr das oder singt ihr das? Klar, geht schon. Wir können alles. Wir frieren so sehr. Kinder, ich habe einen Schlüsselbund in der Hand, wa? Wenn jetzt irgendwie... Triff mal jeden mit einmal. So. Immer auf Max ruf. Wir können hier so... Kann so Streu werfen. So, jetzt kommt das Ofenlied. Yeah. Ja? Und aber sag mal, das mit ich habe keine Kohle, das könnt ihr dann aber wirklich mal mit Inbrunst, oder? Ja, das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht eure Stärke, ihr zu haben, oder? Insofern ist es ja der Einzige, frieren tut er nicht. Klar. Nee, ihr seid ja eben noch durch die thailändische umweltschützerische Jetam immer noch komplett erhitzt. Außerdem haben wir gebettelt. Hey, haben wir auch getreten. Was habt ihr da gebettelt? Wir essen, wir haben noch Hunger. Ach so, habt ihr da den Ofenlied gesungen? Ja, wir haben es versucht, aber man hat uns rausgeschmissen. Genau. Nichts zu essen? Die haben gedroht mit und der hier Polizei. Gibt's auch nicht. Diese tolle Wachmann. Hier bei Fritz gibt's ja auch nichts zu essen. Weil euch, naja, aber warum nicht? Weil euch natürlich schon die juvenile Überwichtigkeit ins Gesicht geschrieben steht. Von daher ist es mal ganz schön. Heute mache ich mir mal kein Abendbrot, heute mache ich mir Gedanken. Genau darum geht's. Ja, daran arbeite ich hier in dieser Sendung immer wieder. So, jetzt kommt das, oh Mann, bin ich ja gespannt, das Ofenlied. Ja, dann mach mal, ich mach mal mein Mikrofon aus. Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Psst, 3, 4. Guten Morgen, lieber Ofen. Halt, kann ich da mal dazwischen gehen? Kann man jemand anders 3, 4 sagen? Du machst es echt nur, du machst es aber mit einer, also so richtig mit der Peitsche in der Hand. Komm mal, nein. Wie war hier unsere Jüngste, wie heißt du? Bianca. Bianca, komm du, ja? Kommt ihr mal bitte nach vorne, kommt ihr mal nach vorne und nehmt mal ein Mikrofon mit. Oh, die ist jetzt total beleidigt. Mann, Anja. Nein, tausch mal die Plätze. Lass mal das, Max, lass mal das Mikrofon da. Lass mal das Mikrofon da, wo es war. Die den Lehrer verhauen hat. Lass mal das Mikrofon da, wo es war. Schieb es mal wieder zurück. Und jetzt kommt ihr bitte mal und ihr sagt jetzt mal bitte ganz, aber ein bisschen freundlich, nicht, dass der Hörer hier komplett verschreckt wird. Nee, 3, 4, war denn. So, jetzt, nein, jetzt ist vorbei. So, jetzt mal die anderen Mädels, jetzt macht ihr mal 3, 4 und dann ist los, okay? 3, 4. Guten Morgen, lieber Ofen. Kann ich nochmal dazwischen gehen? Das war echt toll, dieses 3-4. War echt 1A. Ach, würde ich zu gerne normal hören. Also normal, war, oder? Guten Morgen. So. 3, 4. Oh. Guten Morgen, lieber Ofen. Wir frieren so sehr. Darum brenne, lieber Ofen. Dann frieren wir nicht mehr. Ich hab keine Kohle, bin selber ganz kalt. Fatima backt nach Kohle im Tal hinterm Wald. Guten Morgen, lieber Backer im Tal hinterm Wald. Gib uns Kohle, denn wir frieren und der Ofen ist kalt. Ich hab keine Kohle. Meine Eimer sind leer, fragt die Erde nach Kohle, im Schacht schwarz und schwer. Guten Morgen, liebe Erde, im Schacht schwarz und schwer. Gib uns Kohle, denn wir frieren und die Eimer sind leer. Greif nur zu, sagt die Erde, den Bagger holt her. Im Ofen schürt Feuer, dann friert ihr nicht mehr. Man. Man, ja, kann ich auch einspielen den Applaus. Wenn ihr aber schneller seid, als ich hier für Klatschen sorgen kann, dann habe ich ja überhaupt ja keine Chance. Ich spiele jetzt mal Beifall ein. Ja, könnt ihr nicht hören, nur wenn ihr einen Kopfhörer auf habt. Jetzt ist aber auch Schluss mit dem Beifall. Man hört schon, dass ihr mal neben Leuten gestanden habt, die irgendwie mal so Musik haben. Und ich würde mal sagen, wenn ihr jetzt ernsthaft einen Namen sucht, dann nennt euch doch Sprechchor. Also so, also. Wir haben aber schon Namen. Okay. Genau, dann dachte ich. Was denn? Wo denn? Ja. Sollen wir mal hier erstmal eine Wand schreiben? Was denn? Tätowiert oder was? Wo denn? Was ist denn? Boah. Putti-Chor. Aber wo ist denn das? Ach, das C, das ist vorne quasi ein C. Ja, da muss man kreativ denken. Aber denn. Ja, du 10 Minuten. Ja, das ist super. Dann fliegen wir hier raus. So. Oder meldet euch einfach bei Fritz. Ich dachte, dass ihr euch mal konzentrieren könnt, dass wir dann vielleicht vor der, was könnten wir dann vor den Nachrichten dann, Ofenlied ist jetzt weg, dass wir vielleicht vor den Nachrichten noch Lonely Skinhead Song unterbringen, oder? Klar. Ja, dass ihr euch sammeln und konzentrieren könnt. Habe ich jetzt hier noch eine Musik von euch, die praktisch euch gewidmet ist. Pavarotti, den habe ich vorhin schon mal so halbwegs gespielt, aber jetzt soll er nochmal richtig. Babadachi, wieso denn die drei Tenöre? Macht keinen Sinn, macht keinen. Babadachi, Babadachi. Gibt es eine andere Musik? fand ich jetzt genauso. Wir sind niedlich, wir sind niedlich. Genau, ihr seid total niedlich. Mann, ist das ein niedlicher Chor. Ja, oder den singenden Eskimo. Nee, den singenden Eskimo. Den machen wir danach. So, Kinder. Jetzt macht mal hier nicht hier eure soziale Scheiße, sondern jetzt haben wir mal hier, macht mal Pause, konzentriert euch ein bisschen. So, ich zieh mal euer Mikrofon runter. Konzentriert euch ein bisschen. Hallo, gibt's hier noch eine Bemerkung? Wer bist denn du da? Also ich fand's mal wieder gut. Ja, super. Denn Mann, hier, was ich vergessen habe, ist hier halbautomatischer Anrufbeantworter. Da kann man ja auch anrufen. Ja, ja. 0331 zu Potsdam 731 39. So. Noch was? Boah, das merkt man sich gar nicht so schnell beim Herzen. Siehste? Thank you. DJ Suginio war das mit so einem Mix I Love Bailey Funk, heißt die ganze CD, hier im Studio. Total leise. Kinder, wie diszipliniert ihr sein könnt. Das ist aber schön. Und wie niedlich hier. Ihr seid so süß und so ein niedlicher Kopf. Wie wieder? Sie haben so mitgerissen. Ja, schön. Jetzt kommt einer, genau, zu Recht. Jetzt kommt einer, der. Aber 3, 4 sagen wieder die Bienen. Weil die sagen jetzt so. Ja, die sagen jetzt so. Die sagen jetzt so niedlich, die Bienen. Ach, das hat mich so hingerissen. Jetzt kommt. Ach, da habt ihr irgendwie was richtig übt, oder? Für Lonely Skinhead Song. Ja, das ist richtig. Ja. Ach, egal. Ja. Nein, wir müssen uns umstellen. Ja, genau. Wie bitte? Nicht immer alle durcheinander reden. Jetzt reden mal die, die. Ach so, echt? Das habe ich vorhin aber schon bei. Wo war denn das? Bei eben Song habt ihr irgendwie voll mitgemacht. Ich habe gedacht, das nächste wäre jetzt eigentlich ein Ballett, was man irgendwie gründen müsste. Oder? Das ist natürlich im Radio, bringt das nicht allzu viel, aber immerhin. So, jetzt, wo sind denn hier die Nummern-Girls? Da, genau. Jetzt der Lonely Skinhead Song. 3, 4. Niemand mag mich, drum steh ich hier allein. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich, alleine glücklich. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich, drum steh ich hier allein. Bin und mag mich, wie kann das Sünde sein? Niemand mag mich, alleine glücklich. Bin und mag mich, wie kann das Sünde sein? Bin und mag mich, wie kann das Sünde sein? Niemand mag mich, ich bin hier ganz allein. Bin und frag mich, was kann denn schöner sein? Niemand mag mich, alleine glücklich. Bin und frag mich, was kann denn schöner sein? Bin und frag mich, was kann denn schöner sein? Kinder, super! 1A! Vielen Dank! Machen wir gleich mal mit schönen Stimmen weiter und dann kommt der Kollege Kötter Heinrich, der ja dann seine Nachrichten verlesen muss. Da müsst ihr aber ganz ruhig sein. Aber könnt ihr ja, oder? Ganz ruhig und total niedlich. Ja? Ach, ihr seid so reizend. Yeah. So, wer eine tiefe Bedürfnis hat zu telefonieren. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Wenn Fritz rundum bellt sich, dann 91,9. Fritz Info. 23.33 Uhr, das Wetter. Die Nacht bleibt trocken und sternenklar bei Tiefstwerten zwischen 14 und 7 Grad. Morgen wird es wieder richtig schön sonnig. Ab und zu gibt es mal ein paar Wolken. Das Ganze bei Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerald Kötter-Heinrich. In Afghanistan ist ein Transporthubschrauber der US-Streitkräfte abgestürzt. Das Schicksal der Insassen ist noch unklar. Das Militär gab bisher nicht bekannt, wie viele Menschen sich an Bord befanden. Bei einem ähnlichen Vorfall im April waren 18 US-Amerikaner getötet worden. Drei Tage vor der Vertrauensfrage von Bundeskanzler Schröder zeichnet sich bei SPD und Grünen kein einheitliches Stimmverhalten ab. Nach Fraktionssitzungen in Berlin kündigten einzelne Abgeordnete beider Parteien an, sie wollten mit Ja stimmen. Damit stellten sie sich gegen den Vorschlag von SPD-Partei und Fraktionschef Müntefering. Er hatte an die Parlamentarier der Koalition appelliert, sich bei der Vertrauensfrage der Stimme zu enthalten. Der ehemalige Staatssekretär Pfahls hat die Annahme von Schmiergeld in Millionenhöhe gestanden. Vor dem Landgericht Augsburg räumte er ein, als Mitglied der damaligen Regierung Kohl umgerechnet 2 Millionen Euro erhalten zu haben. Das Geld sei vom Waffenhändler Schreiber übergeben worden. Dabei ging es um Rüstungslieferungen an die USA, Saudi-Arabien und Israel. Wegen Befehlsverweigerung ist ein israelischer Soldat zu 8 Wochen Haft verurteilt worden. Er wollte sich nicht am Abriss von Siedlergebäuden im Gazastreifen beteiligen. Der Soldat ist selbst Siedler im Westjordanland. Die israelische Regierung will die 21 jüdischen Siedlungen im Gazastreifen ab Mitte August räumen lassen. Jetzt habe ich ja immer noch diese ganzen Dinger hier, wo ich keine Meldungen mehr für habe. Diese ganzen Musikbetten. Ich lerne es heute nicht mehr. Tut mir ja auch leid. Leg dich rein ins Musikbett, Gerald. Ist schon klar. Guck ein bisschen Fernsehen. Der Verkehr auf Fritz A12 Berlin Richtung Frankfurt. Oder Vorsicht bitte zwischen Fürstenwalde Ost und Briesen. Da ist ein Auto hinter einer Kurve liegen geblieben. Oh. Und A100, das ist die Stadtautobahn Berlin. Ja, wo auf der Stadtautobahn Berlin? Nämlich zwischen Wilmersdorf und Richtung Wedding. Was ist da los? Zwischen Kurfürstendamm und Funkturm ist im Grunde alles in Ordnung. Außer, dass 2 Fahrstreifen gesperrt sind. Aber das muss ja nichts heißen. Ja, das war's. Ja, danke, Gerald. Bitte schön. Hast du großartig gemacht. Ja, ich merke toll. Hey. Toll. Wann hast du das letzte Mal Beifall für Nachrichten gekriegt? Das ist mir noch nie passiert. Ich bin tatsächlich gerührt. Ich hab dich vorhin so gedemütigt, aber du, echt spitze, Gerald, echt. Ja, ist gut. Wenn du Nachrichten liest, die können mich drinlegen. Ja, ich weiß. Können wir alle 10 Finger danach ablenken. Ja, mach das endlich mal. Ist echt 1A. Ja, ich weiß. Ich kann es nicht mehr hören. Noch nie so toll Nachrichten. Ach, ja, ja, ja. Super, gut. Spitze. Das hatte ich eben ganz ihr anders angehört. Sie mögt sie, dann wählt sie. Fritz, ihr bestimmt sie und wählt eure Lieblingssongs in die 20 plus 1, eure Fritz Charts. Letzten Sonntag auf der 3. Auf der 2. Und dann schlägt dein Herz. Und auf der 1. Änderungsvorschläge? Fritz.de 20 plus 1, eure Fritz-Charts. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr und im Radio. Fritz! Ah. Kinder, das klang jetzt aber nicht so überzeugend. Das machen wir jetzt. Und im Radio, Fritz! Ah. Und jetzt Ihr wollt auch ein bisschen jetzt auch mal, jetzt, ich meine, das ist jetzt irgendwie kurz vor 11:30 durch, ein bisschen eine Spur erotischer und noch, noch deutlich überzeugter davon. Und im Radio, Fritz. Stöhnen hier am besten mal. Sprechchor. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Sendungen wird Krankhaftes, Perverses als normal ausgegeben oder wird Absurdes als Kunst dargestellt. Hier im heute zu Besuch im Sprechfunk der The Legendary Sprechfunkchor. Sprechfunk Kutti-Hörer, der hätte mir aber echt irgendwie Taschenmesser in der Hose. Hört sich doch so niedlich an. Ah ja, ja, hört sich so. Das reicht aber, wenn ihr niedlich seid. Ich bin es nicht. Oh nein. Ich habe hier ein Schlüsselband, eine Schlüsselbund in der Hand. Hallo, Anrufer? Hallo? Hallo? Jetzt sagt er nicht mal, ja, was ist denn? Du störst. Ich würde mich einfach nur gerne so mit euch unterhalten. Ey, das ist cool. Hier mit den Mädels, war oder was? Nicht, überhaupt gar nicht. Raus ist er. Ey, ey, wir haben so ein paar Fans. Der war so niedlich, oder? Oh, den hätten wir gerne mal kennengelernt. Wir haben nur so ein paar Fans. Lass die drinnen mal. Jungs, ihr seid zu hören. Achso, nee, da bei euch ist der Regler zugezogen, oder? Ja. Müsst ihr Kötter Heinrich holen. Außerdem schadet nicht, wenn die Jungs nicht zu hören sind. Genau, die Mädchen tut sind der Sendung irgendwie ganz gut. Genau, hallo, wer bist denn du? Hier ist die Mutti vom Chor. Die Mutti vom Ute. Chor. Salute, Ute. Hi, ja, Ute. Hallo, Anja. Hallo. Ute. Hallo. Ute, hey. Ja, Ute. Das ist Ute, unser Fan. Unser Treuster. Ute. Ja, naja. Ute, hast du denen dann wenigstens mal Stullen gemacht und so Sachen? Die klagen Mann, hier, dass sie total... Nicht ah, immer Fotos. Sie klagen darüber, dass sie irre Hunger haben. Ah, so sehen die aber ja nicht aus. Ja, das stimmt, hab ich doch gesagt. Genau so ist es. So, Ute, hast du jetzt einen spezifischen Grund, dass du angerufen hast? Ansonsten bist du ja praktisch befangen und parteilich. Ich bin nicht parteilich. Und du, natürlich, du findest sie ja total dufte. Nee. Ich hab auch nicht kritisieren. Ich finde die bloß... Du findest uns nicht dufte? Also das Ofenlied, das war ein bisschen lahm. Was Lied? Das Ofenlied war total lahm. Ja, das war total lahm. Siehste, sagt die Mutti. Hahaha. Seid froh, dass sie nicht hier ist mit ihrem Schlüsselbund. Genau. Ute. Denn ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Ich würde vielleicht auch den einen oder anderen Hörer zu Wort kommen lassen wollen, kurz. Bevor die jungen Menschen hier terroristischerweise weitersingen. Okay? Ja, ja. Okay. Tschüss. Tschüssi. So, hallo. Tschüss, Ute. Hallo? Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist der Robert. Robert. Hi, Robert. Du wolltest ja jetzt wahrscheinlich deiner tiefen künstlerischen Bewunderung Ausdruck verleihen. Dessen, was hier passiert. Ja, das ist schön, Robert. Vielen Dank für deinen Anruf. Super. Der fand euch auch richtig dufte. Hallo, du bist auch ein Fan? Ja, hier ist der Rückkopplungsmann. Ja, spitze. Hallo, wer ist denn da? Hallo, wer bist denn du? Ja, Mensch, sag mal, die rufen an, um dich anzurufen. Ganz kurz. Ja. Ich würde gern sagen, und im Radio, und der Chor sagt, dreiste Musik, und du sagst Fritz. Werdet was? Ja. Oh ja. Okay. Du, was sagst du? Einen Jingle. Und im Radio. Du sagst ihn im Radio? Und der Chor sagt, dreiste Musik. Dreiste Musik, ist aber heute gilt's aber wirklich dreiste Musik, oder? Ja, aber absolut. Und du sagst, boah, echt. Findest du uns toll? Wie bitte? Findest du uns toll? Absolut genial. Klasse, komm her, wir geben da Autogramme. Ist toll, wa? Ey, da hat echt... Ja, es gibt eine Platte. Das ist spitze, oder? Da hat echt einer angerufen, der euch toll findet. Echt mal, alle anrufen, die uns toll finden. Ja, die Leitungen sind leer. Nee, stimmt nicht. Aber werdet einzustudieren jetzt? Ja, los. Du sagst jetzt, was sagst du jetzt? Und im Radio. Und was sagen die? Dreiste Musik. Und Icke? Fritz. Ach, spitze. Na los, dann sag. Und im Radio? Dreiste Musik. Fritz. Super! Okay, Dufte, vielen Dank für deinen Anruf. Hallo? Du wolltest noch ein bisschen Lob werden, loswerden? Wer bist du? Ich bin's nochmal, der Philipp. Ja, tschüss Philipp. Hallo? Hallo, wer ist denn da? Ihr rockt. Genau, oder? Ja, ey, wir rocken, ja. Das ist toll. Ihr rockt das Haus so fett, ey. Jeder aus der Hip-Hop-Fraktion, oder? Nö, Techno. Techno, ehrlich? Klassische Volksmusik. Ach, könntest du, sag mal, könntest du nicht mal so einen Techno-Song kurz mal vorsingen? Dass sie das als Chor, genau, dass sie das als... Du, ich hab die German-Techno-Version. Oh Gott, Techno ist doch nicht textlastig. Das ist naja, doch... deswegen, aber man könnte das so musikmäßig... Ich mach dir einen Beat vor. Mach mal. La, la, la, la. Sag mal, du klingst aber echt... Das ist aber jetzt hier voll stulle Techno, oder? La. Echt. La, la, la. Hör doch mal auf. La. Das ist Merkosch Buchholz Kindergarten-Techno. Ist da etwas verkehrt dran, oder was? Von wo aus rufst du nur an? Na, aus Kreuzberg. Hat der gesagt, Merkosch Buchholz. Ja, ja, Kreuzberg. Tschüss. Tschüss. So, hallo? Gibt's hier nochmal eine Bemerkung? Ihr seid die besten Leute. Was? Fick dich. Oh, warum? Ui. Warum Ui. Denn? Mensch, hallo? Wer bist denn du da? Hallo? Hier ist Max, der Bohnsdorfer. Der Bohnsdorfer? Max, nee, so, ey, der komm mit. Was? Ich war ja auch beim Chor. Max, ja, und warum bist du nicht hier? Ja, weiß ich nicht. Ich ja, weil die hier total dünner aussehen, ey. 12 Hanseln ist ja ja nicht. Mann, da müssen das 13 müssen das sein. Und die haben mir gesagt, dass du so irre breite Schultern haben sollst, dass man denkt, du seist Zwehe. Hab ich gar nicht. Da haben die aber gesagt, der Bohnsdorfer haben die gesagt. Mann, der nimmt hier echt, der braucht extra Mikro für sich alleine. Kutner, willst du einen 13. Mann haben? Nee. Oh. Ich brauche überhaupt ja keinen Mann. Eine 13. Frau? Nee, brauche ich auch nicht. 13 etwa? Hab schon Stress hier noch. So, Bohnsdorfer! Ja! Scheiße ist das alles, oder? Das ist so eine Scheiße, oder? Du sitzt zu Hause, schon in deinem Mickey Maus Schlafanzug und die sind hier extrem cool im Studio, wa? Naja. Ja. Nee. Na doch, natürlich. So. Ach, die sind im Studio, ich glaube. Ja, die sind natürlich sind im Studio, hörst du doch. Mann. Du hörst dir doch kichern. Und das Schreckliche ist, die lachen, wahrscheinlich lachen jetzt hier besonders herzlose Mädchen, lachen dich gerade aus. Und unter anderem hörst du hier bei Anja natürlich. Domina Anja, 3, 4! So. Die sagt jetzt, Anja. Ja. Jetzt sagt aber hier dem Bohnster nochmal, Hände waschen, Zähne putzen, ab ins Bett! Genau, Hände waschen, Zähne putzen. So. Oh, die sind gemein, oder? Oder? Die sind gemein. Natürlich sind die gemein. Nein. Natürlich, das ist eigentlich ein total gemeiner Chor, aber das fing eigentlich ganz gut. Dass es praktisch so ein richtiger Rattenchor ist. Richtig fiese Messerstecher sind denn alle. Du solltest die mal sehen. Hast du die schon mal gesehen? Natürlich. Überall total Narben, tätowiert, alle von verschiedenen Stichverletzungen, von so Straßenkämpfen, die Frauen teilweise einbeinig nur. Ist irre. Genau, sag doch. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Ja, ich dir auch schon. So, hallo. Wolltest du jetzt hier unterwarten? Danke für das vorhin, ne? Wofür? Ach Mensch, jetzt hör doch mal auf. Hallo? Ja. Ja, du warst zu langsam. Tut mir leid. Hallo, kannst ja nochmal anrufen. Hallo, wolltest du jetzt ein paar lobende Worte loswerden? Wolltest du lobende Worte loswerden? Ja, na klar, ihr seid die besten Kuttner. Jetzt red mal nicht so viel. Jetzt genau. Mal noch eine Nummer hier. Ja, die haben da noch 2 Nummern drauf. Na, dann mach mal. Ach, mich ärgert ja, dass sie mich... Wie lange dauert das bei euch? Naja, das dauert noch. Mich ärgert ja, dass sie jetzt nicht zum Beispiel Smoke on the Water drauf haben. Oder Ringer Fire wäre auch spitze. Und nochmal richtig so eine richtig... Oder Black Sabbath, irgendwie Paranoid. Naja, gut. Okay, ja, genau, so ein Blutgrätsche-Song. Ja, die machen gleich weiter hier. Hallo, du noch eine Bemerkung? Ja, hier ist der Dieter Bohlen, ich wollte euch einen Plattenvertrag anbieten. Ja, spitze. Ihr könnt ja mit Daniel Kübelberg zusammen singen. Scheint mir eine recht platte Bemerkung zu sein von deiner Seite. Na wieso, ich bin begeistert von denen und... Echt? Ich würde gern zu mir ins Studio nach Tötensen einladen. Ja. Und da werden wir dann eine Platte aufnehmen. Super. Ich weiß nicht, ob du irgendwelche Rechte noch an denen hast. Wenn nicht, würde ich sie dir abkaufen. Nee, die sind voll hier bei mir unter Vertrag. Na, dann kaufst du alles, die Rechte was quasi ab. An Honorar rinkommt, geht zu mir. Und ich. Grand Prix, der Europäische ist dabei. Und von mir kriegen die dann immer so Salzbrezeln, weil die immer irre Hunger haben. Und Wasser ohne Sprudel. Alkohol getrunken. Ja, wie bitte? Hier, Marlene, ich hab den Alkohol getrunken. Ich hoffe, da also leidet mein Sinn jetzt nicht drunter. Nee, okay, ich danke dir schon mal für deinen Anruf. Ja? Tschüss. Man, sag mal, die begeisterten Anrufer wollen überhaupt ja nicht... Wer ist denn jetzt eigentlich hier der Klassensprecher? Rollo. Der alte Mann, oder? Ich? Rollo? Oh nein. Das soll ich nicht sprechen. Na, jetzt komm mal her, ich muss mal... Rollo ist der Älteste, also ist Rollo der Papa und der Anja, jetzt halt aber die Klappe! Mensch, Meier. Nee, hierher nicht, du sollst ans Mikrofon kommen. Hier hinten ist heilige Gebiet quasi. Erzählst du. So, wie geht's jetzt überhaupt weiter mit dem Chor? Ich weiß ja jetzt alle, jetzt ist ja irgendwie total... Jetzt wollen wir erstmal singen. Jetzt ist ja Sommerpause jetzt eigentlich. Jetzt haben wir Ferien. Und können wir danach nochmal wiederkommen? Wir wollen die Mauer sprechen. Nee, jetzt grundsätzlich. Gibt's da irgendeine Planung? Na, wir üben jetzt immer weiter. Ey, jetzt Rollo ist der Klassensprecher. Wir sind aber keine vollständige Klasse. Naja, aber gibt's da schon einen Plan, einen Karriereplanung irgendwie? Das erste Ziel ja erreicht. Der erste Karriereschritt ist getan, oder? Wir sind im Rathaus aufgetreten, wir sind bei Fritz aufgetreten. Genau. Unsere Bühnenshow lässt auch nicht zu wünschen genau, übrig. Genau, stimmt, also 1A-Show. Ja. Sind wir der perfekte Radiochor. Ja. Mit der Bühnenshow. Ein paar Songs müssen musikalisch müssen das Spektrum noch ein bisschen erweitert werden, oder? Also so Heavy Metal müsste schon noch drin, oder? So ein paar Balladen. Eine Techno-Nummer? Ja, Balladen, jetzt hör mal auf, immer hier Mädchenmusik oder was. Jürgen, da du alle Rechte an uns hast, da musst du uns doch auch den Sound vorgeben. Eine ordentliche Techno-Nummer und Weilerkraja, müsste zum Beispiel auch nochmal. Naja, gut, können wir ja irgendwie alle im Nachhinein noch besprechen. Was wäre denn jetzt der nächste Song, der bei euch auf dem Programm steht? Aber den konntet ihr ja nicht so richtig, oder? Schaffen wir! Ja, glaube ich schon, aber sag mal, wollt ihr den... Vielleicht, ihr habt diese... Habt ihr das geübt? Ja. Klar. Fangt mal an. Wie würdet ihr den Song anfangen? Jetzt mal normal. Nein, ihr sollt doch nicht trampeln. Ihr seid ein Chor. Ihr seid doch jetzt nicht Fußballer. Da müssen wir klatschen. Nee, klatschen, ihr seid doch nicht Handballer. Sondern ihr seid praktisch Mundballer. Ihr müsst. Ich spiele nochmal. Nein, ich halt. Jetzt mal, Moment, nochmal Ruhe hier. Ich spiele euch nochmal kurz an, dass ihr mal rinhören könnt und dass wir uns dafür eine musikalische Lösung quasi überlegen. Okay? So, jetzt hören wir mal hier kurz zu nochmal alle. Ost und West, das hat für uns nie gezählt. Wir wollten nur. So, jetzt zieht mal ein bisschen runter. Habt ihr jetzt schon eine Lösung euch überlegt für wuff, wuff, wuff? Machen jetzt vielleicht die Jungs. Die machen erstmal wuff, wuff. Ja, der ist weg. Wuff, wuff. Und dann könnten ja die Mädels noch, bevor der Gesang loszieht, meinetwegen, Anja, du weitest ein, ja. Und dann gibt hier der militaristische Unteroffizier Anja den Befehl, ab wann gesungen wird. Okay, Feldwebel Anja, den Befehl, wann gesungen wird. Einverstanden? Kriegen wir das so hin? Ich darf, genau. Ja, hier, nee, aber die Niedlichen sagen, jetzt, die Niedlichen sagen 3-4, dann fangen die Jungs an, dann gibst du Zeichen und dann und dann nimmst du wieder Zeichen, wann ihr singen wird. Einverstanden? Feldwebel Anja, übernimm jetzt das Kommando, los jetzt. Die Niedlichen sollten anfangen. Achso, die Niedlichen, ja. Genau. 3-4. Was denn das? Normal, normal. Ich mach die Beatbox durchgängig am besten, dann brauch ich nicht singen. Nee, brauchst ja. Ach so, willst du nicht singen? Ja, doch. Muss ich doch nicht. Sing mal ruhig. Nee, ich kann die Beatbox zu Anja gucken. Genau, zu Anja gucken. Und ihr dürft aber auch nicht nur kichern, sondern. Und dann geht's los. Ihr macht viermal und dann geht's los, okay? Los, und jetzt aber nochmal die niedlichen Fraktionen. 3-4. Ost und West, das hat uns nie gezählt. Wir wollten nur glücklich sein. Du und ich, mitten in der Illusion. Eines Tages sind wir für immer vereint. Gebt sie frei, hab ich so oft gefleht. Doch die dort oben sagten nein. Weil in ihrer Welt ein Mensch nicht sind. Doch ich bete zu dir, ich hol dich raus. Ich lasse dich nicht allein. Die Mauer hat uns getrennt. Die Mauer, gnadenlos und fremd. Die Mauer, gebaut von herzlos Stein. Die Mauer, die dich umgibt, die Mauer hat uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages schützt sie ein. Meine Briefe an dich kamen stets zurück. Wir dürfen uns nicht mehr sehen. Wir haben dich und deine Freunde bedroht. Doch du bist stark, dann werden sie dich ein. Doch ich bete zu dir, ich hol dich daraus, ich lasse dich nicht allein. Die Mauer hat uns getrennt. Die Mauer, gnadenlos und fremd. Die Mauer, gebaut von Herzen aus Stein. Sie steht zwischen unserem Glück und doch hat sie uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages stürzt sie ein. Du und ich, das ist mehr als Worte sagen können. Das ist stärker als alle Ketten dieser Welt. Unser Glück, das können sie nicht nehmen, aber unsere Liebe nicht. Halt aus, mein Liebling, bis wir wieder beieinander sind. Halt aus! Die Mauer, die dich umgibt, die Mauer hat uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages stürzt sie ein. Stürzt sie ein. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Kinder, ich würde sagen, gibt durchaus noch Anlass, sich hin und wieder mal zu treffen an der Weltzeitur, oder? Das erste Mal. Das erste Mal, das wir gebrochen haben. Ja. Aber du hast dich aber auch angehört. Du hast dich aber auch angehört. Ich habe ein Problem mit Kuttner. fest, das hat für uns nie gezählt. Wir wollten nur glücklich sein. Du und ich lebten in der Illusion, eines Tages sind wir für immer vereint. Gebt sie frei, habe ich so oft gefleht. Doch die dort oben sagten nein, weil in ihrer Welt ein Mensch nicht zählt. Doch ich finde zu dir, ich hol dich dort raus, ich lasse dich nicht allein. Die Mauer hat uns getrennt. Die Mauer, gnadenlos und fremd. Die Mauer, gebaut von Herzen aus Stein. Die Mauer, die dich umgibt. Die Mauer hat uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages stürzt sie ein. Meine Briefe an dich kamen stets zurück. Wir durften uns nicht mehr sehen. Sie haben dich und deine Freunde bedroht. Doch du bliebst stark, da sperrten sie dich an. Doch ich finde zu dir, ich hol dich daraus, ich lasse dich nicht allein. Die Mauer, gnadenlos gefällt. Die Mauer, gnadenlos gefällt. Die Mauer, gebaut von Herzen aus Stein. Sie steht zwischen unserem Glück und doch hat sie uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages stürzt sie ein. Du und ich, das ist mehr als Worte sagen können. Das ist stärker als alle Ketten dieser Welt. Unser Glück, das können sie uns nehmen, aber unsere Liebe nicht. Halt aus, mein Liebling, bis wir wieder beieinander sind. Halt aus. Die Mauer, die dich umgibt, die Mauer hat uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages stürzt sie ein. So, Kinder, na, so ein bisschen, ihr merkt schon. Bisschen üben. Aber war jetzt schon einmal total. Jetzt kommt der Überraschungssong. Nina Hagen? Nina Hagen? Nina Hagen ist gut. Naja. Dann macht mal Nina Hagen. 3, 4. Okay, darf ich jetzt 3, 4 sagen? Ich bin auch vorsichtig. Nein. Was war hier, Junge, auch mal. Hier, Tobi. Nein, Jungs nicht. Jungs, halt mal die Klappe ansagen, machen hier die Mädels. Ist immer so. Das müsst ihr unerlernen. Wenn ihr mal erwachsen seid, werdet ihr auch sehen, dass die Mädels die Ansagen machen. Wenn ihr erst mal 17 seid. Genau. Also, soweit ihr bereit. Oder überhaupt mal 16. Ruhe da draußen. 3, 4. Hochstand der Sanddorn am Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen schon schalten aus dem Bau. So laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. So böse stampfte mein nackter Fuß den Sand und schlug ich von meiner Schulter deine Hand. Micha, mein Micha, und alles tat so weh. Tu das noch einmal, Micha, und ich geh. Du hast den Farbfilm vergessen. Mein Michael, nun hört uns kein Mensch, wie schön sie war. Ha, ha, du hast den Farbfilm vergessen. Bei meiner Seele, alles blau und weiß und grün und später nicht mehr war. Du hast den Farbfilm vergessen. Bei meiner Seele, alles blau und weiß und grün und später nicht mehr war. Nun sitz ich wieder bei dir und geh zu Haus und such die Fotos fürs Fotoalbum raus. Ich im Bikini und ich am FKK. Ich spreche Mini, Landschaft ist auch da, ja. Aber wie schrecklich die Tränen kullern heiß. Landschaft und Nina und alles nur schwarz-weiß. Micha, mein Micha, und alles tut so weh. Tu das noch einmal, Micha und ich geh. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön es hier war. Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seele. Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr blau. Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seele. Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr blau. Aha, aha. Also dafür, dass wir das eben vom Studio einstudieren. Ja. Das ist ja... Aber hallo. Aber aus. Aus. Ein. Aus. Ein. Das wäre doch mal ein Lied für euch, oder? So, hier schnell nochmal ein großer Coverkünstler und dann habt ihr noch eine Überraschung. Ja. Oh! Das sind wir aber erst um 1 Uhr. Ja, supi! Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Oh, my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Oh, my darling. Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, mache ich gerne. Das war eben Robert Wadi Medvedev, einer der großen, im Grunde nach dem Chor hier, der zweitgrößte Coverkünstler. Der unter Umständen auch schon mal neben eben gestanden hat, der Ahnung von Musik hat. So! Ihr habt jetzt noch, jetzt müssen wir nämlich jetzt schnell zum Schluss kommen. Ihr habt jetzt echt noch einen Special Song? Ja, ja. Extra für dich. Oh, oh. Wir haben einige Oh, da bin ich ja gespannt. So, was? Was ist denn jetzt? Ja, ich weiß nicht, wie die Texte sind. Genau. Stellt euch mal. Gruppiert euch mal mit dem Text. Ich nehme an, der Text ist besonders wichtig. Könnte ich mir vorstellen. Gut. Dann könnt ihr jetzt ich wahrscheinlich... Ich mach ganz lieb das letzte Mal 3-4. Tut mir leid, meine Fans. Ja. Okay. Wir kommen bestimmt nochmal wieder. Genau, nach der Sommerpause. Nachher sagen die Fans, was sie davon halten, wenn wir nach der Sommerpause nochmal wieder. Genau, ich erkläre das. Hat jemand ein Radio mit? Und dann richtig wird der Fritz-Club vollgesungen. Irgendwie lange Schlangen werden stehen. 800 Leute drängeln rein. Kinder werden tot ins Kröten. Schwangere Frauen kommen nieder wegen eures Gesanges. Müssen wir bei Videoschnipsen. Genau, so machen wir große. Und dann Waldbühne. Aber erstmal so langsam. Und dann Olympiastadion. Genau, so langsam hochrackern. Besser als U2. So, jetzt mal einzählen, oder? Besser als U2 vergessen. U2 ist gut. 3, 4. Kam ein kleines Kuttnerlein in die frische Lust herein. Alle Fritzen hier und jetzt dachten gleich Juhudelfest. Kuttner, Kuttner, Kuttner, Kuttner, Kutt, Kutt, Kutt. Kuttner, Kuttner, Kuttner, Kuttner, Kutt. Alle Hörer nah und fern haben diesen Kuttner gern. Kuttner ladet alle ein, ihr sollt meine Freunde sein. Kuttner, Kuttner, Kuttner, Kuttner, Kutt, Kutt, Kutt. Kuttner, Kuttner, Kuttner, Kuttner, Kutt. Der Kuttner lässt uns bald allein. Wie soll die Zeit doch noch so sein? Wir sind da und er ist weg. Oh mein Gott, das hat kein Zweck. Kuttner, Kuttner, Kuttner, Kuttner, Kutt, Kutt, Kutt. Kuttner, Kuttner, Kuttner, Kuttner, Kutt. Kutti spielt die besten Lieder, jetzt geht's ab und wir kommen wieder. Seid nicht traurig und singt mit, das wird unser größter Hit. Kuttner, Kuttner, Kuttner, Kuttner, Kutt, Kutt, Kutt. Kuttner, Kuttner, Kuttner, Kuttner, Kutt. Super, Kinder, ihr wart spitze! Dankeschön! Vielen Dank! Fans, wir lieben euch alle. Wir kommen wieder, keine Frage. Genau. Nach der Sommerpause. Ja, der Punkt ist ja, dass jetzt heute vorletzte Sendung ist, nächste Woche ist Musiksendung und dann bin ich erst irgendwann am 16. September oder so wieder da. Bis dahin, mach ich, bis dahin habt ihr ja viel Zeit zu üben und vielleicht noch einen Black Sabbath Song ins Programm aufzunehmen. Black Sabbath? Und Johnny Cash, Johnny Cash, Ring of Fire und Smoke on the Water. Und die von uns. Das Chicken Fry kann man nochmal überlegen. Johnny Cash, cool. Johnny Cash. Super. Ja, wie bitte? Ein paar Melodien oder Texte schicken zu schicken. Ja, mache ich. Naja, ein paar Songs. Ich spiele in der nächsten Woche auf jeden Fall Black Sabbath. Ich spiele auf jeden Fall Chicken Fry und ich spiele auch Ring of Fire. Also im Grunde müsst ihr das mitschneiden, dann habt ihr das irgendwie. Die Songs findet man im Internet. Übt da und dann überlegen wir mal, wie es jetzt mit der künstlerischen Karriere weitergeht. Oder? Dann suchen wir uns erstmal einen professionellen Manager, einen Fotografen, dass wir schöne Plakate machen können und so Geschichten. Mutti, komm, das Logo später, wird noch weiter modifiziert, T-Shirts werden gemacht, Tankstellenaufsteller und alles sowas. Kaffeetassen, Kugelschreiber, Streichhölzer, Feuerzeuge, alles. Oder? Ich glaube, es war heute ein großartiger Anfang. Vielen Dank nochmal, dass ihr da wart. Und ich finde, jetzt sollen mal alle schnell mal ganz schnell nochmal hier Leute anrufen und sagen, dass ihr toll wart. Also Leute, die euch toll fanden, können, also wer den Chor hier toll, jetzt ruft Kinder an, wer den Chor toll fand, kann genau hier anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und hätte Gelegenheit zu sagen, dass es toll war. So, hallo? Hallo Kuttner. Jetzt sag doch mal, dass es toll war, der Chor. Dieser Chor 1A, die oder? Ja, super. Unglaublich, 1A. Wunderbar, vielen Dank. Habt ihr gehört, ja? Ja, ja. So, hallo, du mal. Muss ja? Ich muss mal die Mikrofone zumachen dann, damit alle hören können, ja? Ja, jetzt macht genau, mal kurz, ja. Macht doch mal Tempo kurz. Ich stehe bei euch vorm Studio, ich fand es auch super. So, Mama, dann nimmst du mal hier nicht der Problemfälle an, die kommen teilweise nicht nach Berlin oder wo sie hin müssen. Da fährst du jetzt, ja, deine Anja-Mama, die nimmt jetzt mal hier die Jungs aus Hellersdorf mit. Ja, Anja-Mama? Na, ich fahre so zumindest zur nächsten S-Bahn. Ach, zur nächsten S-Bahn, sag mal. Das ist jetzt aber ein bisschen knickerig. Na, ich auch. Naja, kriegen wir schon hin. Okay, tschüss, Anja-Mama. Hallo? Ja, tach. Ja, sag doch mal, dass der Chor toll war. Oh, der war super, ey. Super, vielen Dank für den Anruf. Hallo. Willst du noch was sagen zum Chor? Ja, natürlich. Der Chor war besonders geil, aber diese Anja, sie hat hervorgestochen. Jedes Mal, muss ich sagen, wirklich. Willst du sie kennenlernen, oder? Nicht? Hallo? Hier noch ein Chor. Hallo, noch ein lobendes Wort zum Chor. Mach da mal Tempo. Also, das war perfekt. Ey. Jetzt mal bitte hochleistungsloben, das dass ich euch hier nicht immer den Lob aus der Nase ziehen muss. So super, vielen Dank für deinen Anruf. Frage. Ah? Was haben die davor gesagt? Weil ich höre über Internet und ist immer ein bisschen verzögert. Haben sie gesagt. Also ich sag nur weiter so und ihr schafft es auf die Welt. Also ich schaff es. Okay, danke. So, hallo, hier schneller jetzt Hochleistungsturbo loben. Ja, hallo, hier ist Benjamin. Grandioser Chor, super, klasse und wir sind sowieso schlechter, weil wir sind Bockwurst mit Senf. Super, Pech gehabt. So, jetzt nochmal schnell Turbolob. Ja, also hier ist der Ali und dieser Chor, er war so geil, Alter. Sogar in Türkei konnte er gut Geld machen mit der Musik, echt geil. Super, vielen Dank. Ja. Tschüss. Hallo, jetzt hier das letzte Turbolob. Oh, das ist geil, oh, das ist geil, geil, oh, geil, geil, geil, geil, oh, was ist geil, oh, das ist geil, geil, oh, das war so geil, oh, das war so einmal geil, geil, ich krieg mich nicht mehr ein, das war so geil, oh, geil, geil, geil, geil, hier kommt groß. Oh, geil, das war so geil, oh, das ist mega geil. Hier, die anderen auch nochmal schnell Turbo loben. Geil, das war so, oh, ja, Hammer, geil, ich kann nicht. Na, ich spitze. Ah ja, super. Kinder! Lob habt ihr erntet. Ich habe mich echt total gefreut, dass ihr hier wart. Ich fand's sowieso spitze, dass ihr irgendwie alles allein auf die Reihe gekriegt habt, ohne dass sich jemand drum kümmern muss. Ist ja Hoffnung für Deutschland, würde ich sagen. Eigentlich. Vielleicht wollen wir noch einen... ich wollte noch einen Rilke-Gedicht zum Ende machen. Aber wir haben ja vorhin Höllerli gemacht. War toll, dass ihr da wart. Übt über den Sommer schön. I fell into a burning ring of fire und so, dann kommt gut nach Hause. Oh, ihr seid so niedlich, ihr seid so ein süßer Chor. Tschüss, ciao. Come on everybody, clap your hands, you're looking good. I'm gonna sing my song, it won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things were really humming? Yeah, let's twist again, twisting time is here. You go round. N, N, gib mir ein E, E, gib mir ein R, R, gib mir ein K, K, gib mir ein U, U, gib mir ein T, T, gib mir ein T, T, na gut. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hallo Kunden, ich bin die Stufte. Ich weiß, du warst in Spandau und das Wetter ist schwül, aber ich finde dich dufte, Kuttner. Mehr möchte ich nicht sagen, weil ich möchte nicht die Telekom hier reich machen. Ich finde dich dufte, Kuttner, basta aus. Ich überlege mir, ob ich in die FDP eintreten soll. Um Gottes Willen, sagt er. Kuttner, du bist dufte. Tschüss, ich kann nicht mehr sprechen, weil die Tele vielleicht, du kostest so viel Geld. Tschüss. Labern, Leute, Liebe, Lustlos, Lebenserfahrung, Lerne, Laute, Leber, Ermahnung. Die kürzeste Kritik und gleich die aggressivste Kritik gegen Religion, die kam ja von Voltaire. Der hat einfach gesagt, nieder mit der Infamie. Piep, ich bin's Wolfgang. Kuttner, bevor du in Urlaub gehst, du wolltest am 5. Juli gehst du in Urlaub. Tu mir bitte einen Gefallen, ich bitte dich darum, spiel mir doch bitte mal das Stück nochmal vor. Ein feiner Mensch, der Kapielski, ein feiner Mensch. Lässiges Wort mit L. Kontinentalsperre. Ich möchte nur daran erinnern, dass in der römisch-katholischen Kirche jahrhundertelang und auch in der evangelischen Kirche viele Jahre lang ganz ernsthaft darüber gestritten wurde, ob Frauen überhaupt Menschen seien. Wer 1 Million Euro haben will, muss jetzt unbedingt anrufen. Ha! Ihr habt nur meine Nummer nicht. Ja, vor 100 Jahren wurde Jean-Paul Sartre geboren. Zur Abwechslung mal einen Spruch von ihm. Ich wähle immer frei. Wenn ich einen anderen um Rat frage, habe ich mich bereits entschieden. Weil ich mich entschieden habe, wen ich um Rat frage. Ich habe gehört, jetzt machen die Leute schon Werbung auf den Anrufbeantworter von Internetseite. Papalapap! Versuchen Sie es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Tag, Kuttner. Hier ist Max vom Kuttner-Chor. Und so sagen der ganze Kuttner-Chor auch, obwohl man den jetzt nicht hört. Wenn es jetzt abspielt, dann waren wir eigentlich gerade in der Sendung. Ja, mal gucken, wann der nächste Auftritt ist, wa? Hoffe, das hat allen gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao. später. Also Rusticano war nicht mit ihr Mafia-Lied. Ah, Kinder, das ist ja ein Stress, wenn man hier so einen Kurzbesuch hat. Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde. Na, da können wir noch so ein bisschen rumdallern, oder? Ansonsten lohnt es sich ja beim halbautomatischen Anrufbeantworter zu hören, wer anzurufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39, 32. Und wer wirklich der Meinung ist, er hätte sich Gedanken gemacht und würde jetzt gerne einfach mal sowas sagen, jetzt ein Thema anzufangen, ist ja Blödsinn. Der soll hier echt, ruft an, Kinder, dann sagt was. Warte, und dann ist. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. War wieder mal schön gewesen, oder? So, genau. Was wollte ich noch sagen? Wo wollte ich hinweisen? Ach so, am Freitag. Videoschnipsel in der Volksbühne, 21 Uhr. Hinterher noch Party mit Patrick Catani, der legt da auf. Der hört sich ungefähr, habe ich das jetzt hier, kann ich jetzt mal hier, hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja? Ja. Wolltest du mal jetzt noch, hast du dir Gedanken gemacht? Bei was denn jetzt? Ja, sag mal, weiß ich doch nicht worüber. Muss ich das alles, kann ich mir die Gedanken selber machen, wenn ich wüsste worüber? Ja, das sieht ja jetzt ganz schlecht aus. Du wirst es mir nicht verübeln, wenn ich mich mal jetzt an jemand anders wende. Na, was soll ich jetzt denken? Ja, was soll ich denn denken? Das ist eine Frage der Ferngesteuertheit. Sag mal. Das ist eine Frage, ist für Bild-Zeitungsleser oder DDR-Bewohner? Was soll ich denn denken? Ja. Na, das macht aber ja keinen guten Eindruck. Von wo aus rufst du an? Aus Guben. Auwacker, Auwacker. Auweier. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Mein lieber Scholli. Naja, ich würde mal sagen, ich danke dir für deinen Anruf. Recht gedankenvoll war er nicht. Hallo, du hast ja aber irre Gedanken gemacht, nehme ich mal an. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich wollte nur sagen, am Freitag ist ein Videoschnipsel in der Volksbühne. Ab 21 Uhr, 1. Juli, 21 Uhr, Videoschnipsel in der Volksbühne. Und hinterher Party, Koma trinken mit Patrick Catani. Wenn der selber Musik macht, hört sich das so an. Ah, super, oder? Oder? Ja, auf jeden Fall. Hört sich da 1A an, oder? Der nächste, Song hört sich so an hier. Oh, nicht schlecht. Und sein nächster Song hört sich aber so an. Ohne schlecht, oder? Ja, aber der legt nur auf, der macht nicht eigene Musik. So, Mensch, ich danke dir für deinen Anruf. Du hast ja echt irgendwie komplett Gedanken gemacht. Hallo? Kutner, ich habe nur eine Frage. Das ist doch mal schön, aber unschön ist es auch, weil eigentlich hättest du dir Gedanken gemacht haben sollen und was sagen. Ja, wegen dem Chor, ist der am Samstag noch? Also gehen die da am Samstag noch? Oh, hin? Das weiß ich auch nicht. Da musst du mal kutner.de auf die Seite gucken. Und du kannst ja da ins Forum, kutner.de Forum, auf Forum klicken und dann kannst du ja mal die Frage stellen, ob die sich jetzt am Samstag treffen. Habe ich selber vergessen zu fragen. Ansonsten haben die vielleicht doch so einen E-Mail-Verteiler und würden dich über ihre Aktivitäten auf dem Laufenden halten. Lass dich dann nicht abweisen. Ich denke, 20, 25 Leute könnte so ein erfolgreicher Chor durchaus sein, wenn man wirklich irgendwann mal Olympiastadion besingen will, oder? Und dann noch was, die Anja fand ich ganz süß. Ach, die war, so süß, genau. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Hallo? Ja, schönen guten Abend. Anja sitzt jetzt gerade bei ihrer Mutti im Radio, oder? Anja, Anja, das war alt. Mann, Anja, aber du weißt es, oder? Ja, okay. So, hallo? Ja, hallo, hier ist das von das Waldheim. Du hast dir Gedanken gemacht? Kennst du Waldheim? Klar, habe ich mir Gedanken gemacht. Kennst du Waldheim? Was denn? Waldheim. Kennst du Waldheim? Nee. Das ist im schönen Sachsen. Den ehemaligen UNO-Generalsekretär, den aus Österreich mit der SA-Vergangenheit? Nee. Ja, das klingt aber sehr sächsisch. Nee? Ein Ort in Waldheim, ein Ort im Landkreis Döbeln. Nein, Döbeln! Kennst du wieder nicht. Döbeln! Es gibt den berühmten Satz, wer nichts wagt, kommt nicht nach Waldheim. Wir haben den... Döbeln, also ihr habt ja den Dingsnack-Knast gehabt. Ja, genau, Spitze, noch, ja. Genau. Und, ja. Hast du Ausgang gerade oder was? Du bist Freigänger. Nee, ich hab nicht Ausgang, ich muss arbeiten und freue mich zum Dienstag immer wieder Fritz mit Kuttner zu hören. Ach, freut mich doch. Mensch, so ja im Landkreis Döbeln. Ich danke dir für deinen Anruf. Kein Problem. Oder hattest du dir jetzt Gedanken gemacht und wolltest was der Spezifisches erzählen? Nee, oder? Nee, nicht wirklich. Ja, merke ich schon. Klar, naja, ist ja auch nicht so eine Sendung, wo man sich Gedanken machen müsste. Verdammt nochmal! Die Gedanken kannst du immer machen, du bist der Moderator. Ja, richtig, genau. Ich werde ja dafür bezahlt, dass ich mir Gedanken mache, oder? So kann man das nicht machen. Man kann das nicht alles nach oben delegieren und dann auf die Politiker und die Moderatoren schimpfen. Stimmt nicht. So, ich stelle jetzt mal hier gleich die Vertrauensfrage. Und nächste Woche moderiert Angela Merkel. Tschüss! Alles klar. So, hallo? Ja, hallo. Bist du mit dem Koma-Trinken dabei? Ja, logisch. Na, dann ist das doch ein guter Grund zu kommen, ja. Ja, sag ich doch, 1A, oder? Absolut. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich danke dir auch. Tschüss. Tschüss, Sikowski. Oh, ja. Poder da wohl wohl was da wohl wohl, rang na da perinde, oh, ja. Oh, ja. Oh, what a world, what a world, triple pair in the oh, yeah. Oh, yo, yo, ob die Chorgang zuhört? Kinder, hört mal hin, könnt euch ein paar Tricks abschauen. Oh, yo. Hither thou will let best, I will let his clipper in be, oh, yeah. Oh, yo, yo, Gerald? Ja, ja. Warum, ja. Warum bist du denn alleine gekommen? Ich mag hier nicht mehr alleine im Studio sein. Es war so schön, als hier so viele Leute waren. Es war so schön. Ja, schade, aber. Und das klang auch gut, als sie die Nachrichten im Chor gelesen haben. Fandst du nicht? Ja, natürlich. Kannst du es auch, die Nachrichten im Chor lesen? Ja, sicher, sicher. Ich kann alles, was du dir wünschst. Glaube ich nicht. Doch. Gerald, du belügst mich, du machst mir etwas vor. Ja, ja, eben, genau. Gerald, ich möchte nicht mehr, dass du der Nachrichtensprecher bist. Okay, tschüss. Nein, Gerald, geh bitte nicht, geh nicht, geh. Endlich, endlich, endlich. Wenn Fritz in Falkensee, dann 102,6. 102,6. Fritz Info. 0:34, die Nacht bleibt trocken und sternenklar bei Tiefstwerten zwischen 14 und 7 Grad. Morgen wird es wieder richtig schön sonnig. Ab und zu gibt es mal ein paar Wolken. Das Ganze bei Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad. Und jetzt die Meldungen mit Gerald Kötter-Heinrich. In Afghanistan ist ein Transporthubschrauber der US-Streitkräfte abgestürzt. Das Schicksal der Insassen ist noch unklar. Das Militär gab bisher nicht bekannt, wie viele Menschen sich an Bord befanden. Bei einem ähnlichen Vorfall im April waren 18 US-Amerikaner getötet worden. 3 Tage vor der Vertrauensfrage von Bundeskanzler Schröder zeichnet sich bei SPD und Grünen kein einheitliches Stimmverhalten ab. Nach Fraktionssitzungen in Berlin kündigten einzelne Abgeordnete beider Parteien an, sie wollten mit Ja stimmen. Damit stellten sie sich gegen den Vorschlag von SPD-Partei und Fraktionschef Müntefering. Er hatte an die Parlamentarier der Koalition appelliert, sich bei der Vertrauensfrage der Stimme zu enthalten. Der ehemalige Staatssekretär Pfahls hat die Annahme von Schmiergeld in Millionenhöhe gestanden. Vor dem Landgericht Augsburg räumt er ein, als Mitglied der damaligen Regierung Kohl umgerechnet 2 Millionen Euro erhalten zu haben. Das Geld sei vom Waffenhändler Schreiber übergeben worden. Dabei ging es um Rüstungslieferungen an die USA, Saudi-Arabien und Israel. Nach mehrstündiger Unterbrechung sind am Abend in Berlin die Tarifgespräche für die Papier-, Pappe- und Kunststoffverarbeitende Industrie fortgesetzt worden. Die Gespräche für die knapp 100.000 Beschäftigten gelten als letzte Möglichkeit, einen Streik zu verhindern. Die Gewerkschaft Verdi fordert 3,7% mehr Lohn und Gehalt. Die Arbeitgeber haben den Manteltarifvertrag gekündigt und wollen betriebliche Öffnungsklauseln beim Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie bei der Arbeitszeit durchsetzen. Der Verkehr auf Fritz, keine aktuellen Meldungen zur Zeit. Gute Fahrt. Boah, bin ich jetzt abgeschaltet oder was? Ich bin leider am Ende, ich habe keine Energie mehr. Die Batterie ist alle. Hallöle, hallöle, hallöle. Mensch, die Stimme kenne ich doch. Ist da ja nicht Dienstagnacht. Was hat die hier zu suchen? Ja, schrecken alle auf. Wissen, in so einem Zusammenhang macht Kuttner doch wieder Werbung. Entweder für sich oder für Margarine. In diesem Fall für sich. Ich finde aber Werbung machen eigentlich ziemlich blöde. Wir sind ja hier alle keine Krämerseelen. Von daher die nüchterne, sachliche Ansage. Best of Videoschnipsel-Saison mit anschließender Party an den Plattenteller Legendary Patrick Catani. Und dann ist erstmal lange Zeit ja nischt. So, das war jetzt und war keine Werbung, sondern war echt einfach nur eine nüchterne Information, wie man sich manchmal eben Wasserstandsmeldungen wünscht oder vergleichbare, ernsthafte Mitteilungen im Radio, die ja viel zu selten sind heutzutage. Kuttners Videoschnipsel. Freitagabend, 21 Uhr in der Volksbühne Berlin. Am Rosa-Luxemburg-Platz. Und im Radio. Fritz. Ein rosa-roter Lampion. Da war einzig verlieben soll. Das war eine schöne Party, Darlin und Bobo. Darlin, ja, über uns beiden hing ein rosa-roter Lampion. Nein, du warst nicht gut beim Tanzen, sagt es immer pardon. Was machte das über uns da? Das ist dann, weil ja rot die Farbe ist, war wenn man sich verlieben soll. Das war eine schöne Party, Darlin und die Babo. Und einen Kuss wolltest du von mir, aber ich sagte no, no, no. Da hast du noch einmal gefragt, das kann ich aus der Fassung. Über uns hing, als ich Feuer. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Na Kinder, das hat sich doch getroffen, wa? Mit dem Trailer eben und meinem Hinweis auf die Videoschnipsel am Freitag. Naja, ach, jetzt sind ja um 12:30, jetzt sind ja sowieso schon alle ins Bett. Keiner mehr da. Bin ja ganz alleine. Dem Kötter-Heinrich haben sie auch einen Stecker gezogen. Hallo. Hallo, guck mir jetzt nochmal an, ja. Hallo. Weil ich dich nicht alleine lassen möchte. Ja, sag doch mal, 3-4. 3-4. Ah, oh, Mensch, Maya. Ja, super. Nein, ich wollte... Ja. Wie, was? Sonst? Sind die jetzt schon alle zu Hause? Nee, die sitzen noch alle gerade in der Bahn und können es nicht hören. Vorhin ach so. Jemand eine Frage. Also wegen dem Kuttner-Chor, wir üben nach dem Ferien nochmal. Nach also, wann? Also, die machen erstmal Ferien und Urlaub, ja. Weil ist ja verständlich. Ja. Und dann üben wir alle weiter und dann kann auch jeder wieder hinkommen. Wenn na, also schreibt sie doch mal auf meine Seite, kuttner.de, Forum, ja. Wann der Chor übt. Ja, das kann man ja. Nicht, aber erst frühestens am Freitag. Ja, sag mal, spielst du eigentlich Mandoline oder Zither? Nee, soll ich lernen? Nee, wäre aber auch toll, wenn wir jetzt noch einen Zitterchor hätten. Also so ein Zitterensemble. Wo die nur. Ich kann den Schlagzeuger von Tobi, wie heißen die? Von Tonsteine Scherben kann ich besorgen. Der ist Arbeitskollege von meiner Mama. Ja, nein, darum geht's doch nicht um den Schlagzeuger von Tonsteine Scherben. Tonsteine Scherben ist ja toll genug. Nee, aber das ist ja jetzt auch nicht für dich, sondern ist jetzt für andere, die jetzt vorm Radio sitzen und sich, sagen wir mal, auch musikalisch betätigen wollten. Ich fände entweder einen Zither oder einen Mandolinen-Ensemble nochmal toll. Die ja, dann genau, eben auch Black Sabbath covern oder Led Zeppelin oder irgendwie so Geschichten. Oh, aber ihr seid chormäßig mit euch im Reinen und probiert nach den Ferien. Wann sind die denn? Was heißt denn nach den Ferien? Na, in der letzten Ferienwoche. Ach, na wann denn? Sag doch mal. Anfang August. Anfang August. Nehmt ihr wieder die Proben auf. Ja, genau. Ja, das ist toll. Weil man muss uns und war ja Ring of Fire, Paranoid von Ozzy Osbourne Smoke on the Water. Sollen wir die Tem auch üben? Nee. Wieso nicht? Naja, was ich jetzt gesagt habe, gilt. Okay, und die Grenzer-Kompanie habt ihr auch noch nicht drauf gehabt. Na, die üben wir ja natürlich auch. Ja, die übt ihr auch noch. Super, ja. Anja, vielen Dank. Ja, dann ich ist es für noch einen schönen Abend. Für Dankeschön. Dich alleine. Nein. Sag nochmal 3-4. Ja, okay. 3-4. Dankeschön, tschüss. Okay, tschüss. So, also jetzt ist klar, wer irgendwie am Chor sich beteiligen will, kuttner.de Forum, da wird es irgendwie kommuniziert und da kann man sich auch dann weiter leiten lassen oder wie irgend sowas. Ansonsten aber die nachdrückliche Aufforderung, wenn es jetzt unter euch Zitterspieler gäbe, das wäre natürlich super, Zitterspieler, dann gründet doch ein Zitterorchester Und dann finden wir auch noch schicke Musik. Dann kann man ja auch könnte man ja auch auf Zither spielen. Wer dann machen wir hier wieder die nächste Runde, laden voll und dann wird mal einen Abend einen Sprechfunk lang durchgezittert. Wäre ja auch 1A. So, das war jetzt der Aufforderung genug. Hallo? Tag. Hast du dir jetzt Gedanken gemacht? Naja, ich wollte nur mal sagen, dass es irgendwie... Das sieht nicht so aus. Ja, natürlich habe ich mir Gedanken gemacht. Hast du Gedanken gemacht, ja? Ja, klar. Ja, spitze. Ja, super. Und zwar wollte ich nur mal sagen, dass es aber im Forum bei dir ganz schön an Kritik hagelt. Na und? Macht er nichts. Für den Kuttner-Chor. Na, muss man. Na und? Ist doch egal. Darum darf man sich jetzt nicht scheren. Naja, aber... Das wäre doch jetzt Blödsinn, wenn man darauf einigen würde. Naja, ich muss ja sagen, ein bisschen gelangweilt hat es schon irgendwie nach einer Zeit. Ja, mich nicht. Naja, das ist ja klar, dass es denen nicht langweilt. Ja, super. Naja, siehst du. Naja, aber für wen mache ich denn die Sendung? Die mache ich doch, dass ich mir die schön anhören kann. Dass ich mich zurücklehnen kann, über mein Bäuchlein die Hände gespannt und die Daumen rotieren lassen. Verstehst du? Naja. Da musst du auch Verständnis haben dafür. Naja, schon, Ich bin nicht mehr in dem Alter das. Verstehst du, was ich meine? Naja, schon, aber... Ja, super, das ist schön. Echt, du bist echt total verständnisvoll. Ich finde, wenn du mal groß bist, solltest du Psychotherapeut werden. Hast du vielleicht berufliche Absichten ungefähr in die Richtung? Ja, Psycho. Ja, nee, du scheinst mir echt genau darauf ausgerichtet. Nicht so negative Ausstrahlung, sondern irgendwie positiv nach vorne gerichtet, konstruktiv. Die Menschen mitnehmen, da abholen, ja, wo sie sind. Ja, ich kann sehr gut zuhören. Ja, super, genau. Also du könntest mir jetzt schön was erzählen. Ja, großartig. Ich kann schön Ja sagen. Ja, will ich aber leider nicht. Nee. Okay, tschüss. Ja, hau rein. Ciao. So, kannst du Zither spielen? Nee, gar nicht. Leider. Scheiße. Mensch, warum denn nicht? Habe ich nicht gelernt. Ich kann naja, zittern, oder, aber ich kann kein oder Zither auf, oder so auf, oder auf Flaschenblasen, dass man die so unterschiedlich mit Wasser füllt und dann. Auch so. Nicht so gut, nee. Ah, ist auch nicht gut. Aber weißt du, wir hätten gerne Flaschenensemble wir ohne. Ja, Pech gehabt. Ja, heute wird nicht verlost. Ach komm. Nein. Ach komm, jetzt machst du große Reklame. Ja, einmal der Reklame, aber einmal können wir selber mal bezahlen. Ach nee. Doch. Es wäre so schön, wenn wir zwei Xabin und ich kämen. Ja, unter dem Namen Sonder, wär spitze, oder? Wäre 1A. Ja, das wäre toll, wa? Ja, das nee. Wäre ganz toll. Ja, nee. Ja, ach, nee. Komm, jetzt halt Mann, doch nicht ihr so. Seid ja sowieso arbeitslos. Da kriegt man noch Nachlass. Oh, nee, ich bin aber nicht. Ich bin ich AG. Weißt du, es ist genau dazwischen. Da echt? Ist ja weder das eine noch das genau. andere. Genau. Ja. Naja, dann muss man auch immer alle auf eine Karte sitzen und zwar auf eine Theaterkarte. Ja, genau. Verstehst du? Genau so. Also, okay. Ich danke dir für deinen Anruf. Ach, tschüss. So, hallo, wer ist denn da? Hallöchen. Also, kannst du Zither spielen? Nee, nicht. Ach Mensch, warum denn nicht mal Ena? Ena wird doch mal Zither spielen können. Nee. Oh Mann, jetzt bin ich gerade traurig, ey. Aber echt mal. Naja, weil man gerne mal ein Zither spielen kann. Mann. Wozu denn? Na, wie sieht Uni, da lässt man hier zum Beispiel so eine Lieder auf Zither spielen. Eine kleine Reise im Frühling mit dir. Sag mir bitte leise, was gibst du dafür? Erst fahren wir nach Wien. Da kommt man doch ins Zittern, oder? Nach und nach Budapest. So wie man eine Frau leben will, ach wie wär das hier. Eine kleine Reise im Frühling zu zweit. Führst uns in den Himmel der Liebe hinein. Und dann mach ich ihr lieb wie ein Kavalier. Eine kleine Reise, Reise im Frühling. Genau, dafür wird mal ein Zitterorchester gebraucht. Verstehst du? So sieht es aus. So sieht es aus. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Hallo, kannst du Zither oder Mandoline spielen? Ich kann E-Gitarre spielen, aber ich will noch was anderes sagen. Sag! Also erstmal finde ich die Leute scheiße, die an. Raus ist er. Hallo? Achso, jetzt weiß ich gar nicht, wen er scheiße findet. Scheiße, da war ich zu schnell. Tut mir leid. Hallo? Ja, hallo. Willst du Kritik äußern? Nee. Dann ruf beim Hörfunkdirektor an, bei der Hörfunkdirektorin. Na, ich wollte was singen. Ah nee, willst du Lob äußern, ruf bei der Hörfunkdirektorin an und wenn du Kritik äußern willst, dann mach Fenster auf und brüll's raus. Ich will was singen. Was denn? Na, soll ich sagen? Nee, singen? Nee, sollst du sagen, was du singen willst. Ich will ja nicht alles hören. Na, die Gedanken sind frei. Oh. Kannst du nicht hear me now, entertain us. Na ja. Eine kleine Reise mit dir. Oh ja, das ist auch schön. Ja, das war doch toll, oder? Auf jeden. Ah, kannst du ein bisschen Thailändisch mal? Thailändisch? Ja, weißt du, was auf Thailändisch Hops Hops heißt? Jump Jump? Heißt da nämlich Jok Jok. Ah, spitze, oder? Ja, ist doch super, oder? Ja, wisst ihr was, Miau, Radau, Wert Kong heißt? Nee. Hol die Waffe raus, Wert Kong. Okay, super, nee, kenn ich nicht. Ja, hab ich von Platoon irgendwie. Ah ja. Ist cool. Super, okay, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Kannst du jetzt eigentlich Zither spielen? Nee, leider nicht. Oh Mensch, kann ja nicht mal einer Zither spielen. Ach gut, na, komm schon. Machen die so denn? Die hören doch Erzgebirgler dazu. Aber ich kann wunderschön Flöte spielen. Naja, dann gründe mal ein Blockflötenorchester. Ist auch gut. Blockflöte, Mandoline, Zither, die von mir präferierten Instrumente. Könnte ich eigentlich tun. Ja, mach das. www.kuttner.de, Forum. Da sagst du, wer hat Lust, an einem Blockflöten-Ensemble teilzunehmen. Ja, aber Kuttner? Ja. Ich hab mal nochmal Gedanken gemacht über einen Haushaltsgegenstand mit L. Na? Laptop. Jetzt gibt's aber auch nicht. Naja. Okay, danke. Okay, ciao. Tschüss. Hallo, wenigstens Gedanken hat er sie gemacht. Jok, jok, jok, jok, jok. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin der Peter aus Thüringen. Grüß dich. Peter, du kannst doch Zither spielen. Ah, kann ich nicht. Oh, Mensch. Die Zither war vorgesagtes Instrument. In Rudolstadt beim Volkfest. Naja, siehste. Ja, das war schön. Dieses Jahr ist es die Elektro-Gitarre. Am nächsten Wochenende wieder los. Ich fordere alle auf, fahrt dahin, das ist das Absolute. Okay. Das war das, was du unbedingt loswerden wolltest. Ja, genau. Super, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Hallo? Hi, Kuttner, hier Emma. Kannst du Zither spielen? Ach. Mensch, Emma! Ja, na, wir sind doch hier nicht in den Alpen. Du kannst doch nicht immer nur nicht können. Du musst auch mal einer anrufen, der können kann. Ja, wir sind doch hier nicht in den Alpen. Ah. Weißt du, wenn du jetzt in Bayern deine Sendung machen würdest, da würdest du wahrscheinlich jeder kann da Zither spielen. Quatsch, kann oder ja keiner. Nee, da ach, kann Quatsch, auch jeder kann ja keiner mehr. Nee, ne? Ist ganz schrecklich. Zitter. Nee, wir sind total in so einem kulturlosen, in einem kulturfreien Raum praktisch. Nein, ich wo keiner auch mehr irgendwas noch kann. Ach, naja. Außer singen, klar. Aber das haben sie ja super gemacht, oder? Was? Gesungen haben sie super, sag ich. Hey, na, auf jeden Fall. Ich na, will logisch. Noch ein tierisches Lob rausgeben. Ja? Ja, das war spitzenmäßig. Nee, na wirklich. Ja, super. Na, finde ich da auch. Wirklich, ohne Scheiß. Das hat echt so. Also schön, Kuttner, wie du uns alle so verbindest. Genau, ne? Sag ich doch. Ne? Echt, ich krieg noch den großen Stern der Völkerfreundschaft. Ja. Emma, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Ja, tschüss. Hast du dir Gedanken gemacht eigentlich, sag mal? Hi, ich habe mir Gedanken gemacht. Wie kann man denn eigentlich Kuttner werden? Na, weiß ich auch nicht. Das ist üben und klein bleiben. Kann man das als Beruf einführen? Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Naja, nee. Wenn man 3 Jahre lernt. Naja, versuch mal. Ich hab länger gebraucht. Länger? Als ja. 3 Jahre? Ja, logisch. Naja, komm. Naja, richtig. Abitur, Studium, alles, was dazukommt. Lebenserfahrung, die an das eine oder andere Leid durchgemacht. Verletzungen, Krankheit, Krankenhausaufenthalte, Reisen. Das gehört alles dazu. Das kommt nicht von alleine. Ach, das bisschen Radiomoderator. Naja, dann mach doch. Ein paar dann mach doch! Ja, cool, okay. Mach doch! Mach ich! Okay, lern lieber mal Zitter, das wäre was Reelles. Ich lerne Zittern und werde besser als du. Naja, mal sehen. Ja. Schon wieder DJ Suginho. We'll be right back. Sag mal, hier noch eine wichtige Bemerkung. Kannst du Zither spielen? Ja, na super, hallo. Ja, ich finde das Niveau sinkt von Sendung zu Sendung. Das war richtig scheiße, Kuttner. Weißt du, was ich für ein Gefühl habe? Dass die Zuhörer mal, okay, Anrufer mal bekloppter werden. Ja, tschüss. Tschüss. Hallo? Muss ja auch mal gesagt werden. Hallo? Hallo? Ja. Grüße dich. Ja, toll. Kuttner, Mensch. Mensch. Reiche Mensch. Ja, Mensch, dass du dich endlich mal wieder meldest. Ja, das finde ich dufte. Ja, na, ich aber erst was mal. Was machst du so? Naja, wie immer, wa? So die Tage. Ja, cool. Ja, wisst ihr, muss ja, wa? Ja. Ich muss jetzt auch los, ich hab's eilig. Ja, ich auch. Dank dir, wa? Ja, tschüssi. Tschüss. Hallo, sag mal. Ja, hallo, hier ist ja der Bernd. Kannst du Zither spielen? Ich habe eine Zither, aber sind bei Bernd kaputt. Ach, Mensch. Ein bisschen zittern kann doch nicht so schwer sein. Ach, naja. Warten. Ja, ich könnte ja, aber ich weiß nicht, liegt wahrscheinlich im Keller. Hab's ja nicht mehr gefunden. Ah, ja, dann hol die mal raus und gründe mal ein schönes Zitter-Ensemble. Na, kann ich jetzt nicht. Das fehlt noch, er muss ja jetzt nicht sofort machen. Aber dass man mal so Zitter-Techno macht. Ah, nee, so kann ich nicht. Naja, kannst du doch üben. Ach, naja. Ah, ja. Ja, er hat so schön DJ Erzgebirge an seiner Zitter. Naja, so stehe ich drauf, so eine Musik eigentlich. Ach so, schade. Naja. Ja. Okay. Ja, super. Aber trotzdem vielen Dank. Okay, danke. Ey, nichts für ungut, wa? Ja. Wollen wir mal heute alle 5 gerade sein lassen. Ja. War, was Mut hat Mut, wa? Sind ja beide nicht mehr in dem Alter. Mhm. Genau, so sieht es aus, oder? Ja. Jedenfalls ist der Kopf dicker als der Hals. Ja, genau. Oder? Ja. Besser als ein schmutziger Stock im Auge. Ja, genau. Oder? Naja, ja, klar. Was alt wie die Kuh lernt immer noch dazu. Mhm. Ja, okay, danke. Tschüss. Okay, tschüss. So, mal meine Straßenseite wechseln. Hallo? Ah, super. Hallo, wer bist denn du da? Ja, Tobias. Ja, das ist ja eine Antwort. Hallo, Tobias. Ja, moin. Moin, moin. Jetzt kommt jetzt gleich der Gesang ein. Ah. Mai, komm mal, den Autos klingen. Sag mal, kannst du irgendwie Zither spielen? Nö, aber mein Instrument würde auch reinpassen, Kontrabass. Ah, Blockflöte habe ich jetzt noch. Naja, meinetwegen gründen ein Kontrabass-Ensemble. Würden wir da auch reinkommen? Naja, wenn jetzt, sagen wir mal, 6 Kontrabassisten da sind und schön Black Sabbath spielen, sofort. Jo, echt? Keine Frage. Wie bitte? Nicht mal was versuchen. Könnt ihr ja oben und mit den Händen ist man ja beschäftigt beim Kontrabass, oder? Ja, entweder mit Bogen oder mit Zupfen, ja. Ja, aber oben kann man ja singen wahrscheinlich immer noch, oder? Eigentlich ja. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, so wird auf jeden Fall. Ja, super. Na, macht es. Okay. Okay, wunderbar, vielen Dank. Ciao. Ciao. Hallo? Totwort, meine Oma konnte Zither spielen. Ja, das hilft doch nicht. Doch. Mensch. Ich will doch nur 2 Karten. Wieso? Das ist doch nicht genetisch bedingt, oder? Zither spielen. Doch, das ist genetisch bedingt. Naja, dann hol die Zither, raus und gründe ein Ensemble. Hallo? Ja, wunderschönen guten Abend. Ja, Abend. Kannst du Zither spielen? Ja. Echt? Naja, nur wenn es kalt ist. Hallo? Meine lustige Wortspiele mache ich alleine bis zum Abwinken, das kann ich selber schon nicht mehr hören. Hallo? Namt Kuttner. Ja, Namt. Also, ich kann zwar nicht Zither spielen, aber Ukulele und ich krieg bald eine Mandoline und wäre gewillt, dir zuliebe Mandoline zu lernen. Ja, aber du musst ein Orchester, meinetwegen gründen ein Ukulele-Orchester. Ich finde, nachdem es jetzt mit dem Chor so erfolgreich geklappt hat, fehlen jetzt noch Kontrabass, Zither, Blockflöte, Ukulele. Aber es müssen natürlich wenigstens 5 Leute sein, dass das irgendwie so eine orchestrale Gewalt alles hat. Verstehst du? Na klar, kuttner.de ins Forum reinschreiben. Genau. Und gleiche Sinte sammeln. Übung. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Danke, tschüss. So, hallo, welches ist denn dein Instrument? Hallo? Kein Instrument. Hallo? Zieht hier irgendwie überhaupt gar nichts mehr. Hallo? Hallo? Ah, hallo? Hallo? Ja, was spielst du jetzt für ein Instrument nicht? Du hast doch gesagt, dass die Hörer mal dümmer werden, wa? Nee. Weil nicht so allgemeine meint. Ach so, wollte schon sagen. War nur auf den spezifischen Fall. Das kann ja gar nicht sein. Nein, ist doch eine Freche. Wer ja steht doch nicht an, jetzt hier Hörer kann zu beleidigen. Sein. Kann doch ja nicht sein. Kann ja gar nicht sein. Kann aber im besten kann Fall ja nicht sein. Genau. So, hallo? Oh, was? Oh, nee, jetzt hier wird hier die rumgekichert. Hallo? Hallo? Ja, was denn? Spielt Zither. Oh, die Musik ist so laut. Echt? Ja. Ja, dann gründe ein Zither-Ensemble. Ja, okay. Gut. Klare Ansage, oder? Du scheinst mir ein bisschen ferngesteuert zu sein. Hey, okay, vielen Dank für deinen Anruf. Okay, tschüss. Tschüss. So, damit würde ich mal sagen, ist die Sendung jetzt tendenziell aber wirklich irgendwie zu Ende. Kann ich irgendwie auch nicht dafür. Tut mir leid, ist schade. Wurde eine Menge gesungen, aber was will man andererseits mehr? Ihr könnt ja vielleicht nochmal hier so untereinander alle miteinander tschüss sagen. Gute Nacht, Kuttner. Oder? Genau. Hey. Oh, alles schön, but now time runs away, and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me, and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Hallo. Hallo. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Letzte Sendung vor der Sommerpause, dann ist lange, lange Pause. Da ist dann aber Musik spezial. 6x1/2 Stunde interessante Musiken. Tschüss, schöne Woche. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht am Freitag in der Volksbühne zum Best-of-Videoschnipsel.